So, nur weil der Kollege Langfeld jetzt hier aus dem Studio rausgehen will, muss ich praktisch aus dem Song raussehen, oder? Hast du gesagt, geh mal raus. Ich bin nicht geduldig genug. Du bist nicht geduldig genug. Wo ist denn hier mein, wo fängt es denn hier bei mir eigentlich überhaupt an? Oh, oh, oh, oh, oh, hier ist noch lauter Zeug drin, von hier Mauerzeugs. Ui, ui, ui, ui, ui. Und mein Anfang ist weg. Nee, hier ist er. Schwupp. Naja, gut. Kollege Langenfeld, dann zieh mal hier deine Musik runter. Du kannst dir hier aus dem... Kollege Kerkhoff, brüllst du vielleicht mal nicht so rum? Man hört es hier praktisch. Du meinst? Wo ist es denn? Wo ist denn mein Handy geblieben? Achso, ich hab's ja irgendwo ehrlich. Oh nee, geht jetzt nicht. Oh, geht jetzt leider nicht. Oh. Runtergeladen den Ton? Nee, der war, ja doch, oder weiß ich gar nicht, war der drauf oder hat mir, aber der ist schon lässig, oder? Das ist ja wie ein richtiger Telefon. Nee, der ist ja ein Telefon. Mann, das machen sich alle lustig hier über mich. Fehlt bloß, dass dann hier noch Anrufer anrufen und sich auch noch lustig machen über mich. Denn ich hier völlig, ich bin total krank, aber man merkt es mir nicht an, oder? Nee, du hast bestimmt so Tabletten genommen, oder? Nee, bloß so ein Aspirin. Naja, ist eine Tablette, aber ist jetzt, naja, ist aber nicht das, was man sich vorstellt unter der richtigen Tablette, dass man. Bei dem, oder? Weiß ich nicht, wenn es so eine neue Aspirin ist. Ist keine neue Aspirin, ist noch eine uralte. Die ist irgendwie Vorkriegsbestände praktisch. Die müssen ja weggefressen werden. Ja, weiß, hält doch, noch Aspirin hält doch ewig. Hey. Ja, naja, gut. Ach man. Oder so, so. Speed. Das ist doch auch erst irgendwie neulich erst verboten worden, so in den 60ern, 70ern. Ja, echt? Ja, weiß ich gar nicht. Hast du sowas schon mal genommen? Nee. Speed? Nee. Sollte man als Autofahrer nicht, wa? Na gut, na gut. André, nischt für ungut. Ja, das ist ein Spitzenspruch wieder, oder? Schichtende, Schichtende. Nischt für ungut. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Geht sie frei, habe ich so oft gefleht. Doch die dort oben sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nichts zählt. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt, die Mauer gnadenlos und fremd. Die Mauer gebaut von Herzen aus Stein. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stirbt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bliebst stark, da sperrten sie dich ein. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt, die Mauer gnadenlos und fremd. Die Mauer gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stirbt sie ein. Du Das ist mehr als Worte sagen können. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Christian Anders, damit ihr mal, ich kann auch anders, damit ihr das auch mal wisst. Außerdem gibt es ja so Menschen, denen, gibt es ja so Menschen, denen, die sind so verohrwurmt. Wenn die dann immer so einen Song hören, dann werden die den nicht mehr los. Jeder auf die halt jetzt abgezielt, dass sie sich jetzt die folgende Woche wieder noch rumkrepeln praktisch. Und dann den Song nicht loswerden und dann aber, wenn sie gerade los sind, schwupp, nächste Woche wieder dran erinnert werden an, naja, ich muss nicht alle Sätze zu Ende führen, insbesondere nicht in meinem Zustand heute, so Tag, liebe junge Männer, also eben, ey, hier volles Begrüßungskommando in der Leitung, schwupp, jetzt gleich wieder alle resigniert, oh Mann, jetzt quatscht der wieder nur selber, kommen wir ja nicht zu Wort, ich setze mich da ja nicht wie ein Idiot ans Telefon und wähle die Nummer, welche Nummer eigentlich, pff, sag ich doch nicht, na bitte, dann sag ich sie eben doch. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So Kinder, wir machen ja heute wieder schön ein bisschen Sendung, ein bisschen rumtelefonieren. Und jetzt zu aller Überraschung. Au, oh, schwupp, gleich, ach siehste, schwupp, gleich lossprechen. Hallo, wer bist denn du? Siehste, du wirst nämlich belohnt dafür, dass du jetzt praktisch trotzdem ja keine Aussichten eigentlich bestanden, dass ich jetzt schon mich hier unterhalte, dass du trotzdem angerufen hast. Das finde ich sehr anständig von dir. Das finde ich echt wunderbar. Super, sind wir den Olos? Ist der Fall erledigt, oder? War ja ein klassischer Problemfall. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Robin. Der wer? Der Robin. Robin. Ja. Robin. Ja. Mensch, Meier. Das sind aber auch immer, ihr habt jetzt auch immer Namen, die man schon fast buchstabieren muss. Robin. Jürgen, warum heißt Kinder Jürgen? Jürgen, so heiß ich doch, das reicht doch, Jürgen. Ja, Robin. Robin von Luxley. Was, von was? Von Luxley. Was ist denn Robin von Luxley, was ist denn das? Luxley. Ist das Fernsehserie? Weiß ich doch nicht. Ist das Vorabendscheiß? Das habe ich aufgeschnappt und hab's jetzt weitererzählt. Hast du aufgeschnappt, von wem denn? Ja, das sagt man. Alter Aufschnapper, Robin. Ja, Kuttner. Sag mal, du bist da 16. Ja. Ah, oh, oh. Ja, kotzt dir gleich hin. Oh, das ist schon heavy, ey. 16. Ja, das ist schon. Bist du echt 16? Ja. Boah. Du sagst ja 16. 16, ey. Boah. Naja, aber Mann, ey, musst du doch ruhig im 16, ey, oder? Naja, wobei, das sind immer so Fille, dass sie überall... Muss ja deine Rente bezahlen, also. Ne, machst du doch nicht. Natürlich. Wieso denn? Du willst doch eine Tür quatschen, du wirst doch später mal hier klassischer Arbeitsloser. Oder wollen wir uns ja noch nicht vormachen? Oder was willst du mal werden? Na siehst du, sag ich doch, arbeitslos. Ah, sorry. Und denn? Naja, Rente bezahlen. Ach man, ich gewinne im Lotto und dann... Naja, ach Quatsch, kannst ja die Scheine nicht bezahlen, Mensch. Natürlich, dann musst du, nein, musst du erst mal überlegen, wenn du arbeitslos bist, hast du doch... 10 Jahre Lotto. Wie viel Geld hast du denn? Das sage ich dir doch nicht. Na wieso denn? Ich denke, du wolltest eben noch meine Rente bezahlen. Vielleicht kannst du damit schon mal anfangen. Sag ich dir die Konto... Ja, siehst du, da kann ich ganz schnell reden in so einer Situation. Schwupp. Was? Mir was rauszahlen. Na du hast ja gesagt, du willst meine Rente bezahlen. Hast du doch gesagt. Ich hab doch nicht gesagt. Ich bin doch davon nicht aus... Konto. Wie denkst du denn, wie stellst du dir Rente bezahlen vor, dass du hier im Radio groß rumtönst, dass ich mich bedanke und dann kommt doch kein Geld an? Nee. Ach, na, über die Steuern, da bleibt doch Geld sonst wo hängen. Du musst es direkt überweisen. Wenn du den Ehrgeiz hast, jetzt hier meine Rente zu bezahlen, dann musst du es am besten direkt überweisen. Ist doch blöd, alles andere ist doch doof. Na, hast du doch eben gesagt, dass du das willst. Natürlich, du hast deine 16-Jährigkeit damit entschuldigt, dass du ja dann meine Rente bezahlen willst. Da habe ich gedacht, naja, okay, kann ich mich gerade so mit einverstanden erklären, dafür sind 16-Jährige vielleicht halbwegs gerade so akzeptabel. Nicht, dass sie hier so eine Sendung versauen und hier mal anrufen, aber okay, es muss 16-Jährige geben, die meine Rente bezahlen wollen. Und jetzt dachte ich, jetzt mal mit Butter bei die Fische, jetzt müssen wir die Sache in trockene Tücher kriegen. Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Lass uns den Schulterschluss üben und auf gleiche Augenhöhe argumentieren. Ich sag dir jetzt meine Kontonummer und dann überweist du mir. Du könntest doch vorher vielleicht mal andeuten, wie viel. Also am Anfang machen wir erstmal 10.000 Euro. Fangen wir erstmal kleiner an. Die große Bitte, die Sag mal, da ist doch dein Mund aber viel größer. Nee. Als das, was du dann halten kannst. Nee, na gut, ich könnte... Sag mal, da überhaupt, kannst du denn schon bis 10.000 zählen? Sag mal, du bist ja erst 16. 10.000 ja, hast du eben gesagt. 10.000. Ja, locker. Ja, Quatsch. Ja, doch. Ja, 10. Ist wirklich so. 10.000. Ja. Na, dann überweis die jetzt mal, bitteschön. Na, ich denke gar nicht dran. Wieso denn nicht? Ja, kannst du sag mal, jetzt reden wir hier schon gleich wieder heute Quatsch. Ich will hier keinen Quatsch reden. Sondern jetzt soll heute mal wieder eine praktische... Wir wollen eine Sendung machen, aber durch dich stumpft es hier alles ab. Durch mich? Ja, nee, durch 16-Jährige, durch endlos zehntausende 16-Jährige. Ja, und du bist... Die praktisch mit gierigen, roten, wahrscheinlich transparenten, hinter deren man die Sonne am Horizont verschwinden sehen kann, Ohren vorm Fernsehgerät, Radiogerät jetzt sitzen. Alles und dem wahrscheinlich, nebenbei wahrscheinlich noch Pro-7 kicken. Und von daher nicht keine ganzen Sätze zusammenkriegen, sondern so rumstottern und sagen und dann auf immer 10.000, weil die im Fernsehen eben praktisch 10.000 gesagt haben. Die oberen 10.000. Mensch. Wer ist zu alt? Deutschland wird viel zu alt. Ach, die 16-Jährigen sind viel zu jung. Nee, du bist viel zu Nein, alt. Nein, ich doch nicht. Sag mal, ich komm dir aber gleich mal hin. Na, komm mal mein lieber Freund, du. Sag aber dann wird schön der Stecker aus da, der Fernsehstecker aus der Dose gezogen. Gerne. Schwupp und dann ran. So gerade machen. Ran. Naja, dann mach mal. Ja, soll ich machen. Den Stecker aber ziehen. Nicht einfach so mit der Fernbedienung ausmachen, den Stecker ziehen. Kommst du ja nicht ran, der ist doch hinter der Schrankwand, der Stecker. Da kommst du ja praktisch gar nicht ran, da musst du ja die Schrankwand verrutschen. Und um die Schrankwand zu verrutschen, würdest du den ganzen Fußboden belachen. Würde der Falten schlagen. Hier ist der und außerdem müsste Fatih überhaupt kommen. Jetzt ist er raus. Boah! Robin! Mann ey, du bist ein Mann der schnellen Entschlüsse, ein Mann der Tatkraft. Ja. Mann kräftiger Oberarme. Genau Gegenteil zu dir. Du bist genau. Doch Quatsch. Das hast du doch von mir. Nee, natürlich, natürlich. Ja, klar hast du denn von mir. Soll ich denn weil du eigentlich ein Schluffi bist. Außer hier aber eine Tatkraft, Entscheidungsfähigkeit. Ich bin auf dem Bett hier vom Radio schlafend. Sag mal, kann ich da nicht mal jemanden rausschubsen aus deinem Kinderbettchen? Du sollst hier nicht abends immer so Erwachsenensendungen hören. Die sind doch nicht für dich. Von daher wirst du natürlich immer klar total rot. Natürlich, total rot wirst du. TV Total ist eine Erwachsenensendung, aber das ja, TV Total ist eine echt total Erwachsenensendung. Mein lieber Scholli. Geh mal, frag mal deine Mutti, ob sie morgen mal mit dir ein bisschen Holzspielzeug kaufen geht. Ist doch Quatsch hier, was du erzählst. Die ist nicht da, die kommt doch. Wieso denn? Wollen wir mal allein gelassen. Wollen wir mal angerufen und gesagt, ist schlimm, wenn ich nicht mehr wieder. Wir rufen mal, ja, ist echt höflich deine Mutti. Also ich hätte mit so einem Sohn wie dir, ich würde ja nicht fragen. Wir rufen mal beim Jugendamt an, oder? So, ja, keine Mutter. So, sag mal, hast du denn eigentlich schon mal eine Freundin gesehen? Von irgendjemand anders? Von dir. Wie? Von dir, deine 80-jährige Freunde. Sag mal, ey, das wird hier aber keine Onkel-Kuttner-Beschimpfungssendung heute hier. Ja, sonst mache ich hier aber gleich mal ernst. Naja, das ist doch was anderes. Das ist ja hier nicht symmetrisch. Nein, du bist Hörer, du bist Anrufer, du bist Gebührenzahler. Ich bin hier der. Ich bin hier der Captain auf dem Chef. Schiff. Der Schiffschef. Schiffschef. Captain eben. Recht zu mir, Kuttners Mutter sagt, Robin ist doof. Sagt er, hat sie gesagt? Hat meine Mutter? Nee, was kann ich denn dafür, wenn meine Mutter das sagt? Aber recht hat sie doch. Hat sie und meine Mutter hat natürlich. Habe ich mir doch nicht. Habe ich mir doch nicht ausgedacht. Deine Mutter das macht man nicht, dass man sich. Das, nein, dann die sagt. Nee, die hört nämlich auch immer schön die Sendung und dann sagt sie mir, dann abends schickt sie mir immer gleich noch eine Mail, wer wieder doof war. Und jetzt ganz oben in der Liste rangierst du. Kann ich auch nicht dafür. Du bist eine neutrale Person, meine Mutter. Erkennt sie mich wenigstens. Na, erkennt sie mich. Vielleicht verwechselt sie dich auch. Aber der Unterschied ist so nicht so groß, Robin. Hört sie denn wirklich? Robin, du bist nicht anders als die anderen. Hört sie denn wirklich? Robin, du bist nicht anders als die anderen. Du bist praktisch wie die anderen auch. Du bist praktisch, mich wundert, dass es euch 16-Jährige nicht sowieso irgendwie im 5er oder im 12er-Pack, im 12er-Pack gibt. Im Grunde kann man sich das doch vorstellen wie Eberswalder Wiener Würstchen. Ein Bottich mit Wurstmasse und dann schwupp werden die in so 16-Jährigen Hüllen rin gepresst und dann ab, dong, dong, dong, dong, dong, und dann rotten die sich eben so zusammen. 5er Fischstäbchen-mäßig. Und sagen, ey, ich bin anders als die anderen, und dann sag mal, na, komm mal her, du Würstchen, dann zeig doch mal, wo du anders bist, versteck dich doch mal da in deiner Gruppe, und schwupp, deine Pelle ist anders, und schwupp, kein Unterschied. So ist es mit den 16-Jährigen. Da wollen wir uns mal nichts vormachen. Schön, so, Robby. Jetzt mach ich hier mal eine fetzige Musik erstmal nochmal. Ja, was denn? Warum nennt man dich Robin? Warum nicht einfach Werner? Oder Jürgen? Genau. Tschüss, Robin. Nicht unmodern, auch ich hab liebe Worte gern und küsse ab und zu. Und wenn du einfach Lieblingssatz und das für mich sehr gerne machst, dann höre ich dir gern zu. Warum nennt man dich Sunny Boy? Warum klingt das Bediente? Ich komme nicht dahinter. Warum, oh, warum, oh, oh, oh, warum, oh. Schicke Kleider gern und will bewundert sein. Und wenn wir beide tanzen gehen, dann mach ich mich besonders schön für dich nur ganz allein. Warum soll ich denn anders sein? Ich möchte gern so bleiben. Warum denn übertreiben? Warum, oh, warum, oh, warum, oh. Das ist eben die Frage, warum nennt man dich Robin, warum nicht einfach Werner? So, Kinder. So, jetzt müssen wir mal, das war eben übrigens Ruth Brandin, wenn das jemand interessiert. Warum nennst du mich Daisy? So. Sendung. Ah, damit haben wir, ja, ohne schöne Musik. Sendung. Hallo. Ja, hallo? Ja. Ja, hi. Jetzt sei hier nicht so forsch. Du hast es mit einem schwer Kranken zu tun. Da dir? Kommt echt der Doktor, springt mit seinem Baseballschläger ins Zimmer und sagt, na, wie geht's uns denn heute? Ja, wie geht's uns denn? Naja, so doch nicht. Wie denn sonst? Na Mann, ich bin Sieg. Kann ich doch nicht für. Ja, na, ich auch nicht. Das ist eben der Lauf der Jahreszeit, der bei irgendwelche Völker, bei Bakterienvölkerungswanderer. Mhm. Ja. Ja, aber trotzdem kann man da wohl mal ein bisschen Rücksicht verlangen, oder? Ist ja wohl nicht zu viel verlangt, ein bisschen Rücksicht. Ja, eigentlich nicht. Naja, aber offensichtlich doch schon wohl doch. Wenn ich jetzt höre, in welchem Ton du hier mit mir redest. Wie rede ich denn? Na, nicht ehrfürchtig. Nicht fürsorglich, nicht besorgt liebevoll, nicht zärtlich, nicht aufmerksam, sondern wie auf dem Bolzplatz, Stulle geradeaus, wie 16-jährig eben, um es mal ganz kurz zu fassen. Ja, bin ich aber nicht. Natürlich. Das stimmt doch ja nicht. Wie alt bist du denn? 15. Naja, siehst du, ist ja noch schlimmer. Und soll ich dir mal was sagen? Was denn? Soll ich dir mal was wirklich ganz Schlimmes sagen? Jetzt kommt's. Ich meine, klar, 15 ist schon echt hardcore. Boah, ugh. Also ich dir sagen, kommt nur härter, du wirst nur 16. Boah, oh, jetzt siehst du, jetzt ist es am Leichen an dir. Jetzt ist auf immer Stille. Das ist schön. Schockt. Ja, natürlich. Ihr schockt und bald 16. Ja, das stimmt. Sag mal, das deprimiert jetzt hier aber auch wieder alle anderen. Jetzt, die liegen alle gleich auf Falle. Warum hast du jetzt eben aufgelegt? Hallo? Hallo? Ja. Ich hab da gar nicht aufgelegt. Ja, warum hast du jetzt angerufen? Weil du praktisch auch als 16-Jähriger gedisst werden willst? Nein, ich wollte nur dir, gratulieren? Gratulieren im Prinzip, ja. Wozu denn, bitteschön? Ich meine, gratulieren ist ja immer so dufte. Was? Gratulieren ist ja immer dufte und super, freut man sich ja. Ja, ist doch toll. Ja, aber... Ja, weil ich war zum ersten Mal bei so einem Videoschnipsel-Vortrag von dir. Ach so. Und das fand ich ziemlich geil. Na Mann, das war der 55. Kannst du dir vorstellen, was du verpasst hast? Ich war doch da. Ach so, naja, aber weil du 54 Mal verpasst hast. Ja, naja, das habe ich dann gemerkt. Ja, naja, sehr schön. Also ich fand das gut. Super. Ja. Und wie alt bist denn du? 16? Ja, genau. Ich bin 16. Na, wie alt bist du denn jetzt? Ich hab doch gesagt, ich bin 15. Ach so, nee, der andere. Wer ist denn da? Da war ist ja nicht nur ein anderer. Hallo, anderer. Hallo? Ja, sag mal, du bist aber lahm. Na, ja, du bist aber langsam. Ja, sag mal, du fliegst aber gleich raus hier. Nee, bitte. Natürlich, nicht. Wenn du dich hier nicht fühlst. Ey, lass ihn mal drin. Ich hab dich doch eben angesprochen. Nee, ich war mit ihm beim Videoschnipsel-Vortrag. Sag mal, ja, jetzt mal, ist das hier Pärchenbetrieb, diese Sendung? Das ist ja kein Kontakthof hier. Ist er noch da? Ja. Ja. Hey, Konfuzius, wie geht's denn? Ja, super. Und dir? Ja, auch gut. Na, sag mal, ihr kennt euch doch so, oder? Ja. Ihr habt euch vorhin gesehen und ihr seht euch morgen wieder, oder? Genau. Ja, genau. Ja, warum müsst ihr denn jetzt hier anrufen, um über die Sendung euch zu unterhalten? Ich war zuerst da. Genau, der war zuerst da. Echt? Ja. Ich will mir aber... Warum kommt nicht Jakob noch rein? Das wäre ja natürlich... Ja, echt, also wenn Jakob jetzt in der Leitung wäre oder Wolle oder so. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, ja. Na, hört Wolle, na, der hat aber oder letzte Woche alles verpeilt. Oder noch stimmt. Wolle. Oder mit einer 16-Jährigen wäre es auch nicht schlecht, Mann. Jetzt hört auf hier. Mann, Kinder. Jetzt redet die Sendung hier schon wieder außer Rand und Band. Ich muss sagen, dein Videoschnipsel-Vortrag war... Der ist 1A, der ist 1 also, Sahne, das ist keine Frage. Ich fand am besten den Russen, der gesungen hat. Ja, der war so, gell? Der war richtig, der war naja, aber schlecht, der ja. Bringt es halt ja nicht drüber zu reden, weil das sieht ja keiner. Ah ja, das stimmt. Das hört ja jetzt keiner. Ja. Das kannst du doch alleine abspielen. Warte, gibt's jetzt wieder eine Frage? Nee, kann ich jetzt nicht. Ja, also hier, der halbautomatische Anrufbeantworter, hörst du ihn dir eigentlich immer an, oder? Ja, manchmal ein bisschen unkonzentriert, aber grundsätzlich hört man immer an. Wieso? Na, ich dachte, jemand schneidet es für dich zusammen. Naja, David macht das, natürlich. Ich höre den nicht den ganzen. David schneidet den zusammen und ich höre dann den Zusammenschnitt. Das reicht mir oft. Ach so, ich habe manchmal nette Nachrichten, die nicht abgespielt werden. Ach so, ja, dann erreichen sie mich nicht. Kutner? Ja. Ich habe dir mal eine Version von meinem Ofenlied geschickt, glaube ich. Ja, das ist noch nicht dran. Ich habe jetzt mein Ofenlied sowieso vergessen und die anderen werde ich dann vielleicht mal nächste Woche spielen. Ach so, oder? Kutner, da habe ich noch mal eine Frage. Wenn wir ich habe also wirklich meine Lehrer gefragt, 15, meine Eltern. Was denn, ja? Und wonach denn? Also Leute auf der Straße. Wonach und, denn? Jetzt bist du der Letzte, der die Antwort vielleicht weiß. Nee, Das wollte ich auch schon immer mal wissen. Ja, also, wer ist denn der Kapelski eigentlich? Was ist denn das so für ein Typ? Das wüsste ich ja gerne. Sag mal, Kinder, ihr wollt mich fertig machen, oder? Nein. Natürlich wollt ihr mich fertig machen. Ihr doch nicht. Na, sag mal, ich bin einer der großen, der Kapelski, einer der großen Kapelski-Prediger. Und ihr denkt jetzt hier, einen gutmütigen alten Mann verarschen zu können. Ja, du wolltest doch niemanden verarschen. Natürlich. Das ist erst recht nicht. Na klar, sollt mal sagen, wen ihr... Oh, der Kapelski. Ja. Ja. Was ist denn das so für einer? Ja, ist das jetzt eine Arschgeige oder wie? Kapelski, ja. Ja. Der Kapelski. Das ja, genau der jetzt. Jetzt hört hin und schreibt es euch hinter die Ohren. Das ja, gut. Ist also der Kapelski, am besten spielt ja auch zwischendurch. Das ist... Das muss man sich echt hinter die Ohren schreiben. Ein feiner Mensch. Ist das na, ein bisschen energischer hier. Das ist so ein feiner Mensch. Also der Kapelski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So genau, Kinder, damit ist eure Frage jetzt erstmal beantwortet. Na, aber das kann er doch lauter. Ja, das müssen wir ihm überlassen. Ich verabschiede mich von euch schon mal. Tschüssikowski, ja, also, wa? Ich hab gehört, man darf ja, genau, ja, nee, darf man nicht. Tschüss. Was hören wir denn jetzt? Jetzt hören wir irgendeine Musik. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ich habe schon wieder vergessen, was ich da aufgelegt habe. Aber es kann eigentlich nur Dufte sein. Kolossale Jugend auf einer furiosen Wiederveröffentlichung bei Lado eben gerade so erschien. Heile, heile Bosches hieß der, heißt die CD, heißt die Platte. Party hieß der Song, der Text ist meine Party. Sind wunderbare Gymnasialer. Penebeler Oberschülerspruch, der hier aber vielleicht auch über dieser Sendung stehen könnte. Der Text ist meine Party und mein Bild ist kein Messer. Wenn Fritz in Wedding, dann 102,6. Fritz Info. Um 22.33 Uhr, das Wetter, nachts sind viele Wolken am Himmel. Vereinzelt kann es regnen bei 6 bis 3 Grad, auch morgen bedeckt und regnerisch bei maximal 7 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Das US-Militär hat gegen einen Soldaten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er soll einen verletzten und unbewaffneten Iraker erschossen haben. Aus mehreren irakischen Städten werden unterdessen erneut Gefechte zwischen Aufständischen und der US-Armee gemeldet. Die vor Wochen im Irak entführte Chefin der Hilfsorganisation CARE, Margaret Hassan, ist vermutlich tot. Das geht aus einer veröffentlichten Erklärung der Familie hervor. Die britische Botschaft in Bagdad teilte mit, sie verfüge über ein Video, auf dem vermutlich die Tötung von Hassan zu sehen sei. US-Präsident Bush hat Sicherheitsberaterin Wise als neue Außenministerin ernannt. Wise tritt die Nachfolge von Außenminister Paul an. Die promovierte Politologin gehört seit dem Amtsantritt von Bush im Januar 2001 zu Bushs engsten Vertrauten. Im ersten Prozess um die Terroranschläge von Madrid ist ein 16-Jähriger zu 6 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Der Jugendliche hatte gestanden, 20 Kilogramm Sprengstoff an die Attentäter übergeben zu haben. Bei den Anschlägen waren im März dieses Jahres 191 Menschen getötet worden. Zum Sport. Alba Berlin bleibt im ULEB Cup weiter ungeschlagen. Das Team gewann auswärts beim ungarischen Club Debrecen mit 92-85. Und Eishockey. In der DEL haben die Eisbären Berlin bei den Kölner Haien mit 2-1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Weiter eine gute Fahrt. Fritz, neunst euch die Brinziger. Nee, Fritz bringt euch die 90er. Die Fritz 90er Party on the Road. Titel, die ihr liebt. Titel, die ihr hasst. Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet. Ich bin die Scheiße. So richtig scheiße. Die Fritz 90er Party on the Road. Kommenden Samstag ab 22 Uhr im Partydorf Rohrbeck in Rohrbeck. Mit den Fritz-DJs René Hausmann und Darizzler. Die Fritz 90er Party on the Road. Die 90er feiern. Und im Radio. Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ich denke, dass wir jetzt mal hier ein bisschen zu Potte kommen. Das nervt ja auch, wenn die Sendung hier sich so dahin lallert. Das ist nicht schön. Ich dachte, dass wir jetzt mal hier eine großartige Folge von Listensendungen starten. Und mal immer schöne Listen machen, die Top Ten der. Jetzt würde ich selber, weiß jetzt schon genau, was für eine Liste wir hier anlegen, aber könnte mir trotzdem vorstellen, um dem Ganzen noch so ein demokratisches Mäntelchen überzuwerfen, dieser ja im Grunde höchst autoritär von mir regierten Sendung, vorstellen, dass ich jetzt hier erstmal, sagen wir mal, Interessenbekundung eurerseits entgegennehmen würde, hier unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Also, ich dachte, dass wir schöne Solisten machen eben. Richtig Top Ten der, dass man dann mal irgendwie ein bisschen, ist ja überall Listen, Rankings und so, aber dass wir vielleicht sogar Überlisten machen. Ach, naja. Ach, kick mal an, wenn der Onkel im Radio sich freut, dann ist die Welt in Ordnung. Dass wir hier mal schöne Überlisten machen. Und von daher würde ich jetzt mal von euch, sagen wir mal, die nächsten 10 Minuten jetzt erstmal. Und dann käme eine Musik. Ah, was kommt denn dann, was soll ich denn dann als Musik spielen? Schon wieder hellgeschnitten. Aber Kolossale Jugend war schon supi, oder? Da würde ich ja auch noch gerne das eine oder andere spielen. Andererseits, weil ich jetzt schon seit 4 Wochen schleppe ich hier schon immer eine wunderbare Wesley Willis Tribute CD mit, die im Internet veröffentlicht wurde. Jetzt weiß wieder keiner mehr, wer ist denn das, den kenne ich doch praktisch gar nicht. Mann, der ist super, Wesley Willis. Immer eine Musik und darauf singt er dann eben die unterschiedlichsten Songs, wie hier zum Beispiel, hier. Rock'n'Roll McDonald's singt er da zum Beispiel. Oder hier besingt er, sagen wir mal, einen Urge Overkill Konzert zum Beispiel. Yeah. Naja, das fängt jetzt ein bisschen anders an, aber naja, da hört man aber schon. Ja, also irgendwie total lässig oder easy. Scream, Dracula, scream! Und dann gleich super, oder? Oder zum Beispiel singt er dann auch Jesus is the answer. Auch kein Problem. Zack, die Musik haben wir ja. This is the song that I'm going to be singing to you, which is called Jesus is the answer. Number one, I'm gonna do this song again. Number two, I'm gonna do this song again all the way up your ass. Mach doch mal. I'm gonna fuck your ass up like in a car crash. And number four, I'm gonna fuck mach doch mal. Like ah, ich wollte jetzt mal hier bloß dieses mit. Ah, dann machen wir jetzt eben hier Rick Sims. Auch real. Da ist ein bisschen langsamer die Musik. Ja, hier Outburst. Ah, nee, die klingt anders. Kick mal an. Aber Chronic Schizophrenia. Na, die ist so wieder ein bisschen anders. Naja, gut, aber jedenfalls so. Und von dem ist echt ein super, schicke Cover. Tribute. Weil er ist jetzt gestorben, so ein Chicagoer Irrer ist jetzt gestorben. Tribute CD im Internet erschienen. Und die dachte ich, die werde ich jetzt mal hier euch mal vorstellen. So, und jetzt also, jetzt mal, wer jetzt selber Listen interessiert ist. Ich biete hier an, jetzt mal richtig, dass wir mal richtig sachlich zur Sache kommen, dass es mal irgendwie die Sendung in stärkerem Maße praktischen Gebrauchswert besitzt, als sie das bisher besessen hat. Dass ihr jetzt hier anrufen könnt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und dass ihr sagt, welche Listen ihr gerne mal wissen wolltet. Was so die Top 10? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Maurice. Maurice, warum nennst du dich nicht Werner? Ist das Maurice Moderner? Nee. Warum? Na gut, Maurice. Hallo. Na, wie du jetzt? Hast, nee, nicht wie jetzt. Ja, es tut mir leid. Ja, okay. Jetzt machen wir mal gleich hier die Top 10, schon wieder eine neue Idee. Die Top 10 der blödesten Gesprächseröffnungen. Okay. Oder da könnte ich ja ein nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Gut. Weil lieber die Sendung kann ich ja ganz alleine machen. Gut, blödeste Gesprächseröffnungen. Muss ich mir gleich aufschreiben? Ja, fangen wir mit der 10 an oder mit der 1? Nee, ja nicht. Die machen wir jetzt noch ja nicht. Ich wollte dich jetzt fragen, was würdest du denn gerne mal in Erfahrung bringen? Welche Top 10? Wovon? Die Top 10 wovon? Habe ich mir nicht überlegt. Was heißt denn, wie war der Tag? Zack, gleich ist er raus. Schwupp. So. Denkt er, der kann das jetzt hier in die Länge ziehen. Hier wird nichts in die Länge gezogen. Die Sendung ist lange genug. Hallo? Hallo, hier ist Nicole. Nicole? Ja. Na super, Nicole. Du hast schon mitbekommen, worum es geht. Weil das ist ja, glaube ich, immer da ist diese Sendung wie Politik. Politik und diese Sendung haben ja immer ein Vermittlungsproblem. Hartz IV, eine Spitzenidee, nur keiner kriegt's mit. Verstehst du? Vermittlungsproblem. Und die Sendung auch, Top-Sendung, Spitzenthema, super Moderator. Nur einen Mangel hat er, ein Vermittlungsproblem. Ja. Das kann gut möglich sein. Das kann gut möglich sein. Soll aber nicht. Hat sich denn zu dir, von wo aus rufst du an, Nicole? Aus Berlin. Wie alt bist du denn außer 16? Sagen wir mal eher unter 16, oder? 16 minus oder 16 plus? 17. Also 16 plus. Ja. So, Nicole. Ich habe jetzt versprochen, in den nächsten Wochen förderhin quasi verschiedene Top 10 Sendungen zu machen. Mhm. Die Frage ist aber Top 10 wovon? Ja, gute Frage. Ja, genau. Und die habe ich jetzt mal an die Hörerschaft praktisch gestellt, diese Frage, diese wirklich gute Frage. Ich wollte dich eigentlich mal was fragen. Und zwar, kann man von dir auch Autogramme kriegen? Na, eigentlich nicht. Bei mir auf meiner Internetseite kann man eins runterladen. Da ist echt ein Autogramm, richtig ein handschriftliches Autogramm. Du kannst dir das runterladen und dann ausdrucken. Ich habe aber kein Internet. Aber du wirst ja jemanden kennen, der ein Internet hat. Der muss dann bloß www.kuttner.de einnehmen und dann gibt's irgendwo Autogramme. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber da sind Autogramme auf der Seite versteckt. Mhm. Aber wozu brauchst du jetzt ein Autogramm? Na, ich weiß nicht, hört eben immer deine Sendung, finde ich voll cool und deshalb wollte ich von dir mal ein Autogramm haben. Na, aber wie machen wir denn das jetzt? Das ist ja eine Telefonsendung. Ja. Kann ich dir ein Autogramm sprechen? kannst du das nicht mitschneiden? Nee, dann würde ich sagen, für Nicole, dein an dich ewig denkender Jürgen. Oder so. Ja. Und dann würde ich dann so raussprechen und dann hättest du praktisch auf, könntest du sagen, ey, ich hab ein Autogramm von Kuttner und hast du mal einen Kassettenrekorder dabei und dann legst du die Kassette ein, so. Geht auch nicht. Nee, ist nicht schlecht. Dann musst du hierher schreiben, dann musst du ja an Fritz schreiben. Ach so, ja. RBB Fritz. Hm? Postfach 909000. Ja. Also schreibst du jetzt mit? Ja. Ich meine, ich hab die Adresse, deshalb auch. Ach so, du hast die Adresse? Ja. Na, und dann müsstest du, wen findest du noch total toll? Jörg Pilawa zum Beispiel? weil ich hab keine Autogrammbilder, aber wenn du jetzt Jörg Pilawa Pullover total toll fändest, dann könntest du von dem ein Foto hinlegen und dann würde ich da ein Autogramm von mir drunter schreiben und dann hättest du praktisch zwei Arschlöcher mit einer Klappe. Klatsche. Also geschlagen. Nee, ist keine gute Idee. Oder irgendein anderer, wen findest du toll? Von denen es so Fotos gibt in einer bunten. Dirk Bach? Findest du den supi? Ja. Naja, nee, sag doch, wen findest du? Irgendwen wirst du doch toll finden. Oder du malst ein schönes Bild von mir. So wie du... Ich weiß ja gar nicht, wie du aussiehst. Naja, so wie du denkst. So oder wie du ungefähr denkst, dass ich aussehe. Eben einfach gut. Ah ja. Eben so... Boah. Ho. So. Dass du dann ein Foto, also ein Bildchen hinkritzelst. Und dann würde ich unterschreiben. Oder du suchst einfach irgendwo ein Foto von irgendjemandem, von dem du denkst, dass der praktisch ganz gut aussieht. Und dann könntest du behaupten, dass ich das bin und ich würde auch unterschreiben. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich würde eigentlich mal wissen, wie du aussiehst. Ach so. Ja. Na, also in ganz kurzen Worten würde ich mal sagen, spitze. 1A, supi. Total sympathisch, nett, intelligent, aufmerksam, charmant, vielversprechend. Ja. Tiefe, dunkle Augen, still ruht der See. So. Mhm. Dunkle Haare eher. Eher ins Dünklere gehend. Ist reicht jetzt praktisch nicht, wa? Nee, eigentlich nicht. Wollte von dir ein Autogramm haben. Aber ein Autogramm kannst du haben. Aber ich habe ja jetzt keine Bilder hier. Du hast keine Autogrammkarte? Nee. Schade. Ja. Ich versuche ja immer, dass ich immer bei Duplo so rinkomme als Sammelbild. Aber wollen die immer nicht. Du musst es nur bei Kinderschokolade versuchen. Oder ja, oder bei Kinderschokolade, sowas. Dachte ich auch schon. Aber die haben dann immer Angst, dass die Kinder dann kotzen hinterher. Was aber eine Idiotenangst von denen ist. Wenn die kotzen, dann essen, dann können sie ja gleich wieder essen. Oder? Wenn man erstmal voll ist, dann kann man nicht weiter essen. Aber wenn man immer gleich, dann könnte man da gleich noch ein Stückchen essen. Ja. Naja. Ja. Naja. Du musst mal, schreib mal einen Brief hierher. Okay. Und dann, aber ich hab kein Foto. Ja, schade. Weil ich irgendwie so total anonym bin. Nein, ich bin so. Du musst ein Fotograf. Na, ich bin so total anonym. Naja, dann können wir jetzt nichts machen. Nee, schade. Mann, aber Nicole ist aber echt nett, dass du angerufen hast. Ja, finde ich auch. Das ist total charming. Vielen Dank für deinen Anruf. Darf ich noch schnell Tuba grüßen? Nein, die hier darf nicht gegrüßt werden. Weg ist sie. Tschüss, Nicole, hallo. Einen schönen guten Tag. Tag. Guten Tag. Hast du mal ein Foto von mir, das, was du mir schicken kannst, dass ich der Nicole ein Autogramm schicken kann? Warum hast du denn kein Foto von mir? Ich finde, dass in jedem Kinderzimmer bis hin zum Alter von 36 Fotos von mir an der Wand hängen sollten. Ein Foto von dir. Was? Warum willst du denn ein Foto? Sag mal, du bist aber auch kurzatmig. Jachtelst du gerade die Treppe hoch oder was ist denn los mit dir? Kommst du gerade vom Federball spielen? Nee, ich hab erstens einen Frosch im Hals und zweitens bin ich bloß vom Radio weggelaufen. Und da bist du schon außer Atem? Wie groß ist denn deine Wohnung? Wohin bist du denn gelaufen? Die ist ja nicht besonders groß, nö, so 8 Meter, 9 Meter. 8 Meter? Und da bist du dann schon so total ausgepowert? Ja, ich bin ein alter Mann. Mann, ey, du musst echt zum Arzt gehen oder musst dir ein Rollstühlchen holen. Hast du eigentlich jetzt ein Foto von mir an deiner Wand, an deiner Schrankwand zu hängen? Nein. Warum denn nicht? Na, weil ich offen gesagt nicht mal weiß, wie du aussiehst. Nee, das andersrum wird ein Schuh draus. Ach so, weil du schon verschiedene Fotos gesehen hast, aber mich nicht erkennen konntest, weil du ja nicht weißt, wie ich aussehe. Ich habe keine Fotos von dir gesehen. Ich habe eben angerufen und wurde einfach hingestellt. Ja, wurdest ja nicht hingestellt. Du warst gleich drinnen. Ich habe dich ja angenommen. Hier sitzt ja auch keine medizinisch-technische Assistentin. Da sitzt draußen Kerkhoff und dem kann man die Anrufer nicht überlassen. Insofern nehme ich die gleich selber an. Na, Spargeld. Wer bist denn du? Wem? Ah, dir. Ja, super, wa? Ja. Ja, wer bist du eigentlich? Ich bin Steffen. Steffen, warum klingst du telefonisch so scheiße? Also technisch praktisch. Weil ich ein schlechtes Telefon habe oder so, weil ich eine Stimme habe? Hast du echt... Nee, Stimme meinte ich ja nicht, sonst hätte ich dich technisch gesagt. Hast du echt so ein scheiß Telefon? Na, anscheinend. Richtig oft noch richtig noch so ein Ost-, so ein Zonentelefon? Nee, so ein ganz schlimm modernes. Boah, mein lieber Scholli. Aber Steffen, hast du jetzt angerufen, weil du einen Vorschlag hättest für so eine schöne Top-10-Liste? Ja, hab ich, aber dazu müsste ich jetzt nochmal in der Nähe des Telefons sehen. Ja, weil das Radio sehen. Wieso, da hast du deine Notizen liegen lassen, oder wie? Ich habe mal eine durchgeschrieben. Spitze. Ja, ich bin älter als 16, ich kann mir das nicht mehr merken. Super. Gut. Ja. Ja, im Moment lief. Was? Oh Mann, ey, jetzt wo es spannend wird. Schwupp ist er weg. Ah, oh, ist das ein Trauerspiel. Hallo, wer bist denn du? Als Schnauze, du Fotze. Wie bitte? Als Schnauze, du Fotze. Wie? Hallo? Fotze. Hallo? Hallo? Ja, Bastard. Hallo? Ficker. Keiner da. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Na, wie sieht's aus? Na gut, sieht's aus. Ja. Ja, so. So, Freundchen. Ich würde jetzt, jetzt sind die 10 Minuten auch schon wieder rum. Ich wollte mal eine schöne Top-10-Sendung machen. Kann ich und jetzt wollte ich mal sagen, worüber. Jetzt habe ich schon die blödesten Gesprächseröffnungen. Da kann man ja wunderbar eine Top-10-Sendung machen. Worüber, das ist doch Lebensorientierung, Top-10. Verstehst du? Ja, klar. Topless. Top-10. Und, von daher dachte ich, muss ich jetzt hier auch an den quasi wahrscheinlich total verengten, narrow-minded, beschränkten Erfahrungshorizont der Jugendlichen ran. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, wer ich das mal öffnen soll, Jugendliche anrufe. Hallo Jugendliche! Ja. Hey, ihr hallo Jugendliche. Hallo. Ja, hallo Jugendliche, hier ist der Onkel. Ihr könnt hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Früher habe ich ja mal hier den hier gespielt, um die Telefonnummer zu durchzusagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die Gesetze... Kennst du den noch? Ja, klar. Ja, Sie werden sagen, was gibt es auch. Und aber den spiele ich nicht mehr, weil der zu erwachsen ist. Und wie ist es mit dem, Postkutsche? Na, den spiele ich ja immer noch. Na, hallo, Kutti, was ist das denn für ein komischer Anrufbeantworter? Ich wollte dir einfach nur sagen... Ach Gott, nee, das sollte er ja... Was war denn das jetzt hier, ja? Der hier, mal den meinst du? Ja, auf jeden. Ja, der wird doch immer gespielt, ja. Ja, der ist klasse. Nee, aber ich spiele den hier immer, weil ich ja... Wie ist das jetzt eher mit Jugendlichen zu tun habe? Den mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja, der ist spitze, oder? Natürlich. Dachte ich mir, natürlich, das ist aber mehr für die Jugendlichen. Was Feines ist das. Das ist aber was Feines. Genau, so... Sag mal, du bist aber so ein Horst Hagedorn-Hörer auch, oder? Absolut. Och, und hier Zusammenschnittshörer wahrscheinlich auch. Ja, ich schneide sogar manchmal selbst zusammen. Siehst du, du wirst. Echt? Ja. Na, dann schick doch mal. Ja? Na logisch, also kannst du das so computermäßig, MP3 ist ja mal total easy. Ja, klar. Also für mich, na dann schick das mal an kuttner@kuttner.de. Achso, ja, wenn es dir gefällt. Na, wenn's mir. Ja, nee, schick erst mal und dann gefällt's mir, oder nicht? Ja, klar. Aber wenn es mir gefällt, ne, dann könnte man das ja vielleicht mal im Radio spielen. Schade, dass du nie antwortest. Also ich schreibe auch so ab und zu. Ja? Wo schickst du mir E-Mails? Ja. Ich lese die immer, aber Antworten vergesse ich immer. Weil in meinem Alter ist man so vergesslich. Soll ich nicht mal PS antworten, bitte? Ja, kannst du mal versuchen. Ja, mach mal. Ja, gut. Vielleicht hilft das. Ja, ich hoffe es. Ja, ich schaffe ja nicht mal Rechnungen zu schreiben, weil auch scheiße ist. Ja, komm. Weil ihm dadurch viel Geld flöten geht oft. Ja? Ja. Wo denn so? Was heißt denn wo denn so? Naja, von alleine geht's nicht. Naja, weil ich doch Dienstleister bin. Und als Dienstleister bringt man eine Dienstleistung und dann muss man hinterher eine Rechnung schreiben. Ach so. Ja. Naja, und das vergesse ich dann manchmal. Habe ich die Dienstleistung erbracht und sehe, nee, das ist das scheiße. Das Leben ist so kacke. Wie heißt denn du eigentlich? Konfuzius. Ach so. Na, wir haben doch vorhin schon telefoniert. Nee, ach so. Halt nur... Nee. Naja, ist so, ja. Hat sich jemand als mich ausgegeben? Sag mal, wir müssen jetzt mal hier ein Top-Ten-Thema, was dich interessieren würde. So die besten Kinofilme oder wie? Naja, ach man, die besten Kinofilme, das kannst du sonst so machen. Oder die besten, lebenspraktische. Besten Lieder, so. Nee, auch nicht. Nee, die Top-Ten der blödesten Gesprächseröffnungen zum Beispiel. Oder, die haben wir jetzt schon oder rausgekriegt. Die besten Moderatoren. Nee, auch doof. Naja, da wärst du auf Platz 1. Naja, logisch. Weiß, ja. Naja, insofern ist es dann unspannend. Ja. Nein, aber blödeste Gesprächseröffnung ist sowas Schönes. Ja. Verstehst du? Der beliebtesten Hautkrankheiten. Irgendwie sowas Praktisches. Ja, unter Jugendlichen. Ja. Oder Haarfarben meinetwegen. Da sieht man ohne mehr irgendwie genau durch. Darf ich die oder, wie du? Oder Top Ten der Tütensuppen oder irgendwie sowas Praktisches. Das nutzt mir doch einen Dreck, die besten 10 besten Kinofilme. Die kicken mir sowieso nicht an. Aber Tütensuppen, darauf ist man angewiesen. Wenn man sich ja näher gesund ernähren will. Verstehst du? Und dann zu wissen, was sind denn jetzt die besten? Das ist nicht so leicht. Na, nicht immer die teuersten, würde ich mal sagen. Naja, genau, aber das wäre doch jetzt mal genauer Angabe. Aber mein lieber Freund, du hast dich praktisch auch nicht richtig vorbereitet hier auf das, was ich jetzt hier eigentlich von euch Jugendlichen will. Natürlich. Naja, denn, ach so, naja, und dann bist du bei dem Kinofilm Moderatoren-Lieder geblieben. Naja, weil... Na, das macht doch jeder. Das sollen die anderen hier machen. Machen sie ja wahrscheinlich auch, ist mir egal. Aber meine schöne, blödeste Gesprächseröffnung, das ist aber reellet. Ja, wen hatten wir da gerade, der dich so beschimpft hat vielleicht, ne? Ach so, das ist ja keine Gesprächseröffnung. Nee, das ist ja nicht, nee, das ne? So Autoaggression, das ist ja nichts. Ja, ja. Nee, der ist irgendwie, naja, den haben sie irgendwie, glaube ich, zu spät vom Töpfchen genommen und jetzt hat er irgendwie, jetzt ist er bis oben hin voll scheiße, verstehst du? Also das, so sieht's pff, aus. So sieht's aus. Genau. Na, Konfuzius, dann danke ich dir erstmal, wa? Ja, also. Ich weiß zwar auch nicht wofür, aber ich meine, ich bin höflich. Ja, ich, bin ja, ich würde mich gern bedanken, wenn du Ofenlied nochmal spielen würdest. Vorbild habe ich heute aber nicht dabei. Einer Mensch ist das. Oder was? Das andere da, Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich wenn ich's dabei habe, spiele ich es nachher irgendwie nochmal. Das wäre nett, ja. Und das ist von Schubert zum Schluss, ne? Das wäre auch. Na, das kommt ja immer, aber eben am Schluss. Und was noch am besten wäre, also wenn ich Madas und Jakob grüßen dürfte. Nee, darfst du nicht. So, Kinder! Jetzt machen wir mal hier, große Wesley Willis-Ehrung, der ist irgendwie gestorben vor einem Jahr oder sowas, hab ich gar nicht mitgekriegt, bin ja großer Wesley Willis-Fan, hab eine wunderbare CD von dem es irgendwie aber so zwei oder drei gibt, ich hab jedenfalls seine Greatest Hits, da gibt's noch Fabian Road Warrior und im hier Greatest Hits und davon hören wir uns jetzt mal Rock'n'Roll McDonald's an und dann nochmal in der Coverversion, erstmal Original Wesley Willis und dann Wesley Willis gecovert auf einer CD, die im Internet zur Verfügung steht. Die heißt Loved Like a Milkshake. Wenn man das eingibt, findet man das irgendwie sofort. Bei Google eingibt Loved Like a Milkshake, a Tribute to Wesley Willis. Und da hören wir jetzt erstmal von Wesley Willis himself, Rock'n'Roll McDonald's und danach The Shut-Ins. Ebenfalls mit Rock'n'Roll McDonald's hier erstmal Wesley Willis. Und ihr überlegt euch bitte mal, welche Top 10 euch wirklich interessieren würden. Und jetzt nicht die, wo das Germanistikstudium in Deutschland am erfolgreichsten zu absolvieren ist oder die besten BWL-Ausbildungsstätten oder so ein Kikifax, sondern Top 10 of Scheidel rechts oder Scheidel links oder wie's ich wat. Wesley Willis. McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rock and roll McDonald's! Rock and roll! McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, breakfast of champions. Sitting down and sitting down. McDonald's hamburgers. I used to eat 3 Big Macs a night. In 1992, I gained 23 more pounds. Suddenly, I weighed 360 pounds heavier. On ticking. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So war eine extrem freie Coverversion, aber die mir danken, verpflichtet, dass McDonald's fett macht und Rock'n'Roll ein bisschen unterlassen. Die Shut-Ins covern Extremely Zappa-like Wesley Willis. Naja, wenn wir Glück haben, werden wir da von der CD nachher noch irgendwie eine andere Musik. Ich will ja auch noch ein bisschen Kolossale Jugend spielen. Also, ach, noch ein bisschen Hitler-Musik und so. Ah, und Funny Van Damme müsste ja auch mal wieder gespielt werden. Also lauter, naja, Kinder, ah, das ist echt heute auch wieder ein totaler Stresstag hier für mich. Herr Kapielski. Ja, genau so. Ansonsten würde ich euch jetzt nochmal, wahrscheinlich haben wir wieder die ganze Sendung damit zu tun, von euch mal rauskriegen wollen, wovon ihr gerne so eine wirklich erfahrungsgesättigte, praktische, zielgruppenrückgebundene Top-Ten-Liste, zu welcher Frage ihr die gerne hättet. Hallo? Hallo. Ja. Hallo, lieber Jürgen. Das fällt ja gleich wieder unter die blöde Gesprächseröffnung. Oh, müssen wir nee, gleich mal notieren hier. Hallo, lieber Jürgen. Oh. So. Naja, gut, aber die Sendung haben wir, machen wir jetzt noch nicht. So, was würde dich denn jetzt so Top Ten-mäßig wirklich richtig, also wirklich interessieren? Na, zum Beispiel Computerspiele. Was? Nein, Quatsch, sowas doch nicht. Mann, das macht doch jeder, du siehst doch in jeder blöden Zeitschrift. Das kannst du doch jeden Abend hier irgendwo hören. Ja, mach ich auch. Naja, siehst du, naja, machen, ich meine nicht spielen, sondern, oh, na dann, oh, das ist aber, Doom ist das Geilste, das ist ja noch geiler und, nee, ich bin ja eher müsste, so ein das Blödsinn, jetzt hör auf, Mann, ja, hör auf. Oh, die Sims sind so niedlich. Nein, jetzt hör auf hier mit so einem Quatsch. Sowas nicht. Jetzt richtig praktische Fragen, ungefähr auf dem Level von blödeste Gesprächseröffnung, sowas, davon die Top Ten. Ja, bist du überfordert, kann ich auch nichts dafür, wenn ich mich schnöde im nächsten Anrufer zu. Hallo, wer bist denn du? Ja, Rotraut hier. Rotraut! Hey, naja, Mensch, endlich mal 16 plus hier. Ja. Ja, Mensch. So, Rotraut. Was denn Erziehung? Kindeserziehung, voll die Probleme. Naja, wissen, wem sagst du das? Ja. Ja, damit habe ich doch hier seit Jahren zu tun. Ich weiß, ja. Ja, du auch gerade wieder, oder was? Ja, ganz schlimm. Wieso, was machen sie denn schon wieder? Ach, ich weiß auch nicht. Ich werde eingeladen zu so einer Helferkonferenz da. Wieso denn Helfer? Da nimmt der Schulleiter teil und so eine besondere Lehrerin und die Lehrerin und vom Jugendamt und meine Familienhelferin. Mein Freund, der Martin, und, wieso, ja. Wieso hast du denn Familienhelferin und Martin? Ist ja nicht Helfer genug, Martin? Natürlich. Aber? Was macht die Familienhelferin noch? Naja, die kommt auch mit, die ist eingeladen. Oh. Wozu brauchst du eine Familienhelferin? Ja, das kam irgendwie so. Naja, gut, frag jetzt ja nicht weiter nach, genau. Mhm. Aus welchem Stadtbezirk rufst du an? Tempelhof. Ah, ja, Rotraud, und jetzt? Ja, wie kann man darüber sprechen oder so? Also ja, ich wollte erstmal, mein Sohn hat Scheiße jetzt, gemacht. Was? Scheiße gebaut. Nee, der hat erstmal was bestanden am Montag. Und zwar beim Sängerknaben. Da ist er aufgenommen worden. Bei den Tempelhofer, bei dem berühmten Tempelhofer Sänger Schöneberg. Ach, Schöneberg, Ja. Da freuen wir uns natürlich, aber er hat halt Schwierigkeiten und zum Glück hat die Lehrerin heute gefehlt. Und er möchte aber morgen nicht und ach ja, also, naja, ne? Ja. Irgendwie ganz blöd. Naja, und ich habe halt Schiss vor dem Termin da. Warum? Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe das schon mal erlebt und da hatte ich das Gefühl, die wollen mich nur einmachen irgendwie. Ich bin froh, dass Martin dann dabei ist, ne? Und, naja. Da kann der jetzt so nur ein Klappmesser rausholen. Oder? Wenn's harte Fahrt kommt. Nein, nee, das sieht so blöd aus vom Familienhelfer, ja. Was macht da denn der Sohn, außer singen? Naja, Gameboy spielen, da ist vorhin auch was passiert, da habe ich ihm das sozusagen gesagt, er soll abschalten und er wollte es nicht hergeben und dass mir aus Versehen diese Hand ausgerutscht. Super. Ja, das hat, nee, ja, Quatsch. Nein, dieses Spiel ist da rausgerutscht und das heißt, das ganze Spiel muss neu aufgebaut werden. Ey, gibt aber, du weißt Gott, Schlimmeres. Naja. Der hat mir doch besser die Hand ausgerutscht. Aber der hat sehr geweint. Wie alt ist denn der? 8. Und jetzt sieht er zum Sängerknaben? Hm? Und macht aber schon in der Schule so viel Scheiße, dass die Lehrerin kommen muss und der Direktor und die Elternhelfer und Martin. Ja. Vielleicht spielt er zu viel Gameboy. Ich weiß das nicht. Er geht zu spät ins Bett und das liegt natürlich an mir irgendwie, ne? Warum geht er so spät ins Bett? Ich weiß auch nicht. Das ist, er sagt, er kann da nicht schlafen und all sowas, ja. Ich meine, mir fällt das auch schwer, ne? Wir sind ja auch nicht alle anders, ja, oder wie denn? So. Wer soll so alt wie er ist ins Bett gehen um 8? Ich weiß, ja. Das naja, von mir sagt das auch. Das liegt an mir irgendwie, weißt du? Ich will mir nicht die Schuld geben, aber irgendwie. Ja, liegt wahrscheinlich an dir. Du musst ihm mal sagen, dass er um 8 ins Bett soll. Naja, das ist so schwer, ne? Na, geht, das diese geht. Durchsetzung und diese Disziplin und alles. Ha, jetzt erwartest du aber jetzt. Von arbeiten. Ich war jetzt auch mit ihm in der Kur und da haben wir es geschafft. Du musst ihn einfach früh immer schön wecken um 6. Dann geht er Ernst von der Lena abends um 8 ins Bett. Nee, denkst du? Ich frage mich auch, woher er die Energie hat, ja? Ach so, die Kinder sind so blöd, aber unser einer wäre froh, wenn er so viel schlafen könnte. Ja, ja, das passt. Echt? Kinder sind wirklich so doof, dass sie das nicht kapieren. Tja, Das ist lebenswichtig, ne? Genau. Ja. Tja, Rotraud. Ja, aber jetzt hier mit meinen Top Ten kannst du mir gerade ohne weiterhelfen, wie soll ich denn? Ich kann dir ja ohne weiterhelfen. Musikalisch oder? Nein, nicht musikalisch. Naja, einfach ich meine, Gameboy ist schon ziemlich in, ne? Ja, so in ohne. Bei den Kids doch. Da haben wir aber eben jemanden dran gehabt, der härter drauf war. Wie bitte? Da haben wir aber eben jemanden gehabt, der härter drauf war. Naja. Gameboy. Gameboy ist eine Kinderkacke, sagt der. Ja, naja, ich meine, ich spiele Klavier und so und Gitarre. Du spielst Klavier? Ja. Echt? Ja. Ach, kannst du mir da nicht mal so schöne, kannst du auch Lieder, machst du Lieder selber? Naja. Naja, dass du mir mal ein schönes Lied machst und das mal schickst. Da würde ich mich kann ja freuen. Ich kann nicht aufnehmen, ich habe keine Aufnahmetechnik. Das müssten wir erst von Martin hierher holen, oder? Naja, vielleicht kann der Martin sich mal ein bisschen als Tonassistent nützlich machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wieso denn nicht? Na, irgendwann muss ja doch mal was Vernünftiges machen, der Martin. Was macht denn der so? Naja, ist eigentlich Künstler, ne? Auch naja, siehst du, dann muss er doch dafür Verständnis haben, wenn seine flotte Motte mal ein Lied aufnehmen will. Naja, ich weiß nicht, ob das an der Technik hapert oder so. Also ein Studio hat er nicht, ne? Nein, er braucht ja kein Studio, da reicht ja ein Kassettenrekorder und irgendwas Mikrofonartiges. Naja, stimmt schon. Wir wollten ja auch mal für dich da was interpretieren von Fanny van Dannen. Naja, genau, sowas. Da war ich bei Betty, bei deiner Freundin, nicht rausholen aus dem Internet, aber das hat dann irgendwie alles nicht hingehauen. Ah, ne? Na, oder man schön, oder hier schön Schubert, fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Oder das Ofenlied. Oder so, guten Morgen, lieber Ofen, dass du das mal singst. Da würde ich mich natürlich total freuen drüber. Ja, na, da lachst du. Finde ich süß. Ja, aber meine ich aber ernst. Gut. Rotraut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass ich dich mit deinen Sorgen alleine. Um Gottes Willen. Ja, ne, jetzt können wir ja, was soll ich jetzt du machen? Du bist ja wieder heftig. Naja, was soll ich denn jetzt machen, Rotraut? Ja. Mir einen Rat geben. Na, den Jungen einfach um 8 ins Bett schicken. Jans, drei Wecker stellen, die um 8 Höllenlärm machen und dann ab in die Falle, Baby. Ja. Und hier hast du nochmal ein Buch und dann kannst du lesen, bis dir die Augen zufallen. Aber mehr ist nicht. In der Kur habe ich gelesen, das Kind wächst mir über den Kopf, ja. Ja, das sieht so aus. Ja, ja. So sieht es aus. Ne? Das ja. War so ein psychologisches Buch. Da nein, Rotraut, der soll achte ins Bette. Eben. Gib ihm ein Buch mit und dann kann er noch so lange kann der ja nicht lesen. Na, der wickelt mich immer am Finger, ne? Wie denn? Ich weiß nicht, dies noch, das noch und so. Und nee, nicht dies noch, das noch. Ach, furchtbar, das liegt an mir. Dann setz dich um 4 mit dem hin und frag, was noch dies noch, das noch ist. Dann hat er noch bis 8 Zeit und dann ist dies noch, das noch over. Ja. Und dann ab ins Bette. Mhm. Na, aber, genau ja. So. Hast recht. Richtig. Und Dienstag darf er noch ein bisschen Radio hören am 10. Rotraut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, tschüss, bis denn. Oh, Kutti auch noch. Hallo? Ja, guck mal, ich bin's, Peter. Peter! Ja, also so, Peter, jetzt wollen wir eine schöne Top Ten hier machen. Ja, ich habe gleich 2 Vorschläge. Na? Also, als erstes ist ja erstmal, du weißt ja, wenn ihr durch die Straßen, da gehen ja immer diese kleinen Kinder. Ja. Diese, nein, nicht die kleinen hier, sondern, weiß ich nicht, so eine, die Gymnasium jetzt hier 18. So 16-Jährige meinst du? Was? 16-Jährige. Ja, genau. Und sitzen dann meistens so immer so eine Leute, so eine Pseudokinder. Oh, dann ist das fies. Jetzt wird auf den armen 16-Jährigen rumgetrampelt, ja, nee, auf den verletzlichen ist ja Seelen. Eine spezielle Gruppe. Ist ja aber so eine kleine Ach spezielle so. Gruppe. Jo, und die haben dann immer so eine wunderschöne Aufnäher auf dem Rücken, auf dem Rucksack. Ja. Ja, und da können wir eine Top 10 machen von den beschissensten Aufnähern. Ach, blödeste Aufnäher. Super. Ja, ne, so was wie so eine Smileys, die so eine Tüte rauchen oder irgendwie. Ja. Oder Nazis raus? Ja, ja. Naja, wobei das ist ja wieder noch okay, wa? Ja, aber so Nirvana und so was, das hat ja echt jeder, weißt du? Ach so, ja, ja. Blödes Aufnäher, finde ich aber auch spitze. Ja, na, jetzt ja ewig viel davon. So, und das zweite, was ich habe, ist, dass es gibt ja so viele Lieder, die in der Welt schon hier sozusagen gemacht wurden, die ewig immer wieder jedes Jahr gespielt werden. Ja. Ich glaube, jetzt Weihnachtslieder sind oder wie ich ja, was. Ja. Und da müsste man mal eine Liste machen von den Liedern, die innerhalb von 20 Jahren am meisten gespielt werden. Weil so, die kriegen, immer wenn jemand, wenn das Lied gespielt wird, kriegt er der es geschrieben hat, kriegt er da irgendwie Geld für oder der die Verträge ja, dafür. Ja. Der kriegt da Geld dafür. Da könnte man quasi so eine Liste machen, wer jetzt mit welchem Lied immer reicher wird. Ja. So, oder, und dann als Pendant zu den... Oder eine Liste, aber wo das, da habe ich neulich gelesen, haben die Amis und erstaunlicherweise haben die Lieder, die einem am meisten auf den Keks sehen. Und okay. Weißt du, was da gewonnen hat? Also das war da eine repräsentative Umfrage. Beatles! Mit Obla Di, Obla Do. Kenn ich nicht. Beatles, kennst du nicht? Na, Beatles kenn ich, aber Beatles? Das Lied kenn ich nicht. Obla Di, Obla Do, ha ha ha. Nee, kenn ich nicht. Hat ja, dann, gehabt, ja, dann hättet ihr nicht so direkt auf den Keks, ja. Offensichtlich. Dann kann ich das ja nächste Woche mal spielen, muss ich bloß dran denken. Ja, mach mal. Also gut, blödeste Aufnäher, das andere kriegen wir ja nicht raus, was die meisten hier sungsten. Ja, das muss natürlich so, nee, das muss so wirklich Erfahrung, also die das muss man richtig selber beobachten können, praktisch. Ach so, so auf der Straße. So Sache, blödeste Aufnäher kann man beobachten, blödeste Gesprächseröffnung kennt auch jeder, was einem total auf den Keks sieht. Hallo, lieber Jürgen. Zum Beispiel. Die blödesten Verabschiedungen wie Tschüssikowski, Ciaoi? Ja, genau, sowas alles. Ja, wir telefonieren. Ja. Ach, blödeste Verabschiedung ist auch nicht schlecht. Ja, so auf Wiedersehen oder so, da sagt man ja nicht am Telefon. Ja, na, das geht ja auf Wiedersehen, geht dann, aber. Na, wiederhören heißt es ja. Ach so, wiederhören, genau. Ja, siehst du. Blödeste Verabschiedung. Naja, da sind wir doch jetzt schon mal einen Schritt weitergekommen. Mhm. Mensch, na, da danke ich dir doch aber. Ja. Alles klar. Ja, das ist doch wieder 1A. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Ja, hi, Kuti. Hier ist Chantal. Hallo. Hallo. So. Hallo, hallo. Chantal, wir machen jetzt hier Liste der Top Ten. Also nee, eigentlich Vorschlagsliste der... Ja, genau, ich wollte dich mal fragen. Das sollten jetzt nur so für 16- und 17-Jährige sein, oder was? Was? Also ich fand schade, dass du gerade die... wie heißt die habe ich doch bloß beschimpft. Dass du die Rotraut oder wie sie hieß nicht so wirklich ernst genommen hast. Ich finde sie halt wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja, die habe ich dabei ernst genommen. Und weiß ich, würde es wirklich schön finden, wenn darüber diskutiert werden würde, weil... Über den Sohn? Ja, nicht unbedingt. Na Mensch, aber der ist doch aber weit weg. Aber wir hatten jetzt denn, Erfahrung von uns mit 8-Jährigen. Wo kann man sich denn als Eltern... Naja, es gibt doch genügend Mütter, die zuhören. Ach so, ne, aber die rufen doch nicht an. Nee, aber ne, aber die hören doch praktisch jetzt hier die hören doch ihre Problemfälle, haben die doch hier im Radio. Ach mein, aber nicht mein. Ne, die haben die aber so als ist doch Erfahrungsmasse. Die haben selber eh ein Kind und hier können sie 20 sich anhören. Ist doch spitze, oder? Ja, ist schon spitze, aber ich meine, kann man nicht mal irgendwie so weit machen? Also ich finde das schon interessant und Erziehungsprobleme. Ich meine, wozu Selbsthilfegruppen, wenn es Kuttner gibt, weißt du? Der Mann für alle Fälle. Nein, ich würde das echt mal spannend finden. Oder was ich auch spannend finde. Weißt du, das sind hier sowas wie anonyme Alkoholiker oder was? Ja. So, ihr Sufkes. Ruft alle mit verstellter Stimme an und gebt euch den falschen Namen. Genau. Und dann fragen wir mal, wie man irgendwie Rasierwasser trinkbar macht. Oder? Ja, yeah, genau. Genau. Und dann wollte ich nochmal, was ich jetzt für mich speziell sehr interessant finden würde. Weiß man nicht, wenn man sich dann im Radio so unter mehreren Leuten austauschen kann, was mich tierisch aufregt und wirklich sehr, sehr nervt, ist einfach, dass für junge Mütter Thema Ausbildung, Schulabschlüsse und sowas echt nichts gemacht wird. Und wo da auch eine Berufsberatung nicht weiterhelfen kann. Und vielleicht gibt es ja draußen irgendwie Leute, die da irgendwo irgendwas beisteuern können, wo man weiß, wo man sich hinwenden kann, ob es irgendwelche Projekte gibt oder so. Ach, dass ich mal jetzt hier eine junge Müttersendung mache. Genau. Genau. Mensch, Maja, jetzt bin ich hier aber so Jesus-mäßig, lasst ja irgendwie alle Sorgen der Welt auf meinen Schultern. Ja, eben. Ich meine, ist doch ja, eben. Na, supi. Dann machst du mal was Kreatives und was Nützliches. Ist doch auch mal schön. Ach, ich meine, was ist denn das nützlich? Wer hat welche Stickers auf seinem Rucksack oder welche... Naja, das mal, weil das die jungen Menschen wenigstens mal irgendwie eine Form von Orientierung im Leben haben und einfach wissen, welche Rucksacksticker man nicht mehr brauchen sollte. Ja, toll. Da werden doch Milliarden im Jahr umgesetzt. Und was bildet... Da machen sich doch Stickermacher, verdienen sich doch daran eine dumme Nase. Eine goldene Nase. Ja, das muss man doch unterbinden. Das muss man unterbinden. Genau. Glaub, damit förderst du das noch. Das ist ja extreme Schleichwerbung, oder? Nein. Wenn erstmal ganz komm, klar mal, ist... Ey, das ist doch Vorbild für alle 15, 16, nee, doch, ich habe ja nicht mal einen Rucksack. Hier schweige denn, dass ich mir halt aufnehmen könnte. Ich bin ja sowieso jemand, der die zunehmende... Beschriftung junger Menschen beklagt. Alle haben doch alle immer bedruckte T-Shirts, Jacken, Hosen. Oder steht immer irgendwas drauf? Also um ehrlich zu sein, achte ich da nie so. Da musst du mal drauf achten. Echt? Also ich sag dir, 80% der Menschen sind inzwischen beschriftet. Aha. Ist doch auch schrecklich, oder? Ja, nur ein Foto von dir. Studiert jetzt nur so weiter, dass jetzt noch bald steht auf irgendwelchen Tieren noch Klaus drauf oder Rudi oder sowas, irgendwelche Sprayer oder Nike-Firmen mieten dann Kamele, nee, die dann nach Rinne näht kriegen. Nee, ist schrecklich. Das muss man rausschneiden. Genau. Na, man kann doch ja nicht mehr die Menschen ankicken, man kickt nur drauf, was bei denen drauf steht. Und dann steht da Sportswear und dann siehst du da einen fetten Sack in einem gleichzeitig fetten Stoffsack hängen. Auf denen dann irgendwas von Sport steht. Da wird man doch verrückt. Oder? Das ist eine Verunstaltung der Welt, ja, die man so nicht haben will. Genau, und deshalb sollte man nicht drüber reden, sondern über sinnvolle Sachen. Sinnvolle Muttis, Sachen, die junge Menschen Mütter. In irgendeiner Form weiterbringen. Was junge Mütter machen können. Na, aber die jetzt hier... Ey, ich meine, wir sind trotzdem die Zukunft, weißt du? Und wir haben weitere Zukunft in die Welt gesetzt. Hallo? Na, ja, Chantal, dann würde ich mal sagen, wir schalten jetzt mal hier drei Leute durch. Du formulierst aber deine Frage und dann wollen wir mal sehen, ob du da eine Antwort drauf kriegst. Da ja, bin ich nämlich pessimistisch. Pass mal auf, wenn du eine spezielle Sendung dazu machst. Meinst du? Dann werden garantiert junge Mütter oder generell Mütter an und für sich da sein und werden drüber reden. Allein wenn es um Erziehung geht, dann wird echt alles gesprengt. Naja, aber dann hören die das hier wieder im Sender? Und dann denken die, Mann, Kuttner, der Alte, sagt, der soll zu Deutschlandfunk gehen und da Erziehungsratgeber werden. Habe ich aber auch keine Lust. Natürlich ist es eine nützliche Sendung, aber dann sitze ich da halt beim Deutschlandradio, spreche quasi über Nierensteine und Nierengrieß und so Bluthochdruckgeschichten und wo man sich hinwenden kann bei Osteoporose. Verstehst du? Ja, und grüner Daumen, die Kakteen fressen nicht mehr. Das war natürlich auch schon. Das ist gar nicht ernst. Du magst es. Naja, doch. Nee, ich verstehe den schon. Ich finde es so wichtig. Aber ich meine, du kannst es doch mal machen. Meinst du? Ja, natürlich meine ich das. Sonst würde ich es nicht sagen. Sonst würde ich es anrufen. Aber pass mal auf. Ich sag jetzt nochmal, wenn jetzt, mal kicken, wenn wir jetzt hier drei junge Mütter zusammenkriegen, mache ich sofort. Ich sag jetzt hier nochmal die Telefonnummer durch. Okay. Und ich schmeiß alle raus, die jetzt in der Leitung sind, außer dir. Und jetzt, Chantal, jetzt mach du mal nochmal einen Aufschrei, einen Hilferuf. Jetzt, mir globt es ja keiner, wenn ich sag, ey, junge Mütter, ruft mal an. Hä, Kuttner, was soll denn das jetzt? Was willst du von uns? Nee, bei dir rufen wir nicht an. Jetzt musst du das also sagen, worum es geht. Und ich schmeiß alle raus, die praktisch keine jungen Mütter sind. Und ich hab dann die Telefonnummer durch und du sagst, die sollen jetzt mal anrufen. Okay. Na los, du musst jetzt nochmal sagen, worum es gehen soll. Okay, alle jungen Mütter da draußen, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz, einen Schulabschluss zu bekommen, die irgendwie Probleme haben mit ihrer Kindererziehung, nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, die Probleme mit ihrem Berufsberater haben oder keine Ahnung, irgendwas, die sollen bitte anrufen. Bitte ruf an. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Ruft an. Naja, jetzt sind hier vier Anrufer. Haben schon alle irgendwie total resigniert. Hallo? Hallo? Das ist fast möglicherweise eine junge Mutter, aber die ist stumm. Ja, egal, auf jeden Fall. Die nehmen wir, die meinst du, die gilt schon. Wussten wir ein Problem. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ja, du bist doch keine junge Mutter. Na doch. Siehst du? Schon wieder. Schon mal nicht. Hallo? Ja, hallo. Auch keine junge. Egal, Hauptsache eine Mutter. Es muss keine junge Mutter sein. Hauptsache eine Mutter. War nicht mal eine Mutter. Vielleicht ruft er hier. Hallo? Wie heißt Hallo? Hallo? Ich hätte ganz gerne mit dem Herrn Kuttner gesprochen. Ja, das ist jetzt aber ohne junge Mutter, du, mein lieber Freund. Ja, ich glaube auch. Oder? Mutti, sag doch mal was. Ja. Ja? Also ich habe jetzt ganz tolle Sachen. Was denn? Super Sachen. Und zwar von Magma und super Sachen. Also ich meine... Hallo? Ja. Warum hörst du mir nicht zu? Na, ich höre zu. Ich rede nur nicht. Also ich habe... Also ihr wollt was wissen. Was? Also ihr wollt die Top 10 wissen. Ist das korrekt? Nee, im Moment gerade nicht. Warum nicht? Na, im Moment sollten Muttis anrufen. Na, ich bin doch eine Mutti. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Pass mal auf. Chantal, also ich bin jetzt hier drin. So, ich habe ein super, super, super... Ja, Mutti, du bist jetzt hier voll drin, Mutti. Ja. Ja. Also, ich bin dann schon ganz schön alt, also 52. Ja. So, und hab dann auch ein Kind, was auch schon 33 ist. Ja. So, und ich hab hier nur Stress. Ja, ich auch. Du hast auch hoch? Ich hab auch Stress. Ja, war ich erstmal. Na, ich erstmal. So, also, ich wollte jetzt mal fragen. Ja. Was hast du denn für eine Frisur? Los, hau rein. Chantal, du merkst, damit helfen wir den Muttis der Welt nicht, oder? Nee, Quatsch, ich bin doch Friseurin. Was? Ich bin Friseurin. Ja. Und dann wollte ich wissen, was du jetzt für eine Frisur hast. Na, eine Frisur, die eigentlich keine Friseurinnen braucht. Ah, ja. Also irgendwann mit der Maschine rüber und... Ja. Okay? Ja, was? Gut. Chantal, ich weiß jetzt auch nicht, was mit der Mutti-Sendung wird. Ach man, die Mutti-Sendung, die ist supi. Jetzt kein Anrufer mehr drin, oder was? Ja, doch schon, aber jetzt sollte jetzt die Friseuse hier... Hallo, ich muss jetzt nicht unterbrechen. Also jetzt möchte ich gerne wissen... Ja, sagen wir mal, Mädels, ihr bleibt mal beide drinnen. Ich mach mal hier kurz eine Pause. Jetzt sind hier gleich Nachrichten. Ach so. Ich mach jetzt mal hier eine Pause und dann hören wir uns nach der Pause wieder, okay? Ist okay. Wenn ihr in der Leitung bleibt. Ich bleib 100% drin. Na okay, 1A, das ist ja spitze. Freut man sich doch. Ja, oh, ich bin ganz happy. Okay, super. So, hier kommt jetzt schnell nochmal Stone Deaf Production. Die haben auf meiner Seite www.kuttner.de und im Forum steht irgendwie so ein Link zu so einem klasse Video, mit einem supi Song drunter, den habe ich dann so blut ausgeklammert, www.stonedeathproduction.de, da findet man es auch, oder www.kuttner.de unterm Forum, Antifriedenslied. Der erste Buchstabe ist? Der zweite Buchstabe ist? Der dritte Buchstabe ist? Ja, geil, Mann. Yeah, Alter. Ja, wisst ihr, ich hör immer hier Friedensdemonstration, da Lichterkette, alle immer so One Love, Peace and Harmony. Leute, was sagen, ich scheiß drauf, echt, ey. Yo, Leute, verpisst euch mit eurer Friedensmusik, es geht doch nichts über einen ordentlichen, schönen Krieg. Ihr seid doch alles Mem, treibt's nackig zu Hippie-Lieder und demonstriert mit Sitzblockaden. Für den Frieden regt euch mal nicht so auf, weil ein paar Kinder starben. Die werden es schon irgendwie verdient haben. Ich werd aggressiv, euch blöden Hippie-Spacken mit Flip-Flop-Latsch und Retro-Trainingsjacken, Army-Parkern und Dreads bis zum Fuß, Blumen in den Haaren und Henna-Tattoos. Ich sag euch jetzt Schluss, quasi Zapfenstreich, weil's mir jetzt mal endlich mit euren Faxen reicht. Sagt ja, wir wollen Leid, sagt ja, wir wollen Krieg, plus wirtschaftlichen Aufschwung durch die Waffenindustrie. Das geht an alle Bürger und alle, die uns regieren. Lasst uns gemeinsam die Weltbevölkerung etwas dezimieren. Lasst uns gemeinsam an die Hände fassen und einen kleinen süßen Krieg entfachen. Wir brauchen nicht klug sein, um das zu schaffen, denn zum Glück haben wir doch intelligente Waffen. Wir brauchen Traumata, zerfetzte Menschen, und wir bauen Panzer und versetzen Grenzen. Wir verbrennen Heimat und vernichten Zuhause. Wir vertreiben Menschen, sind dann da zu Hause. Wir steuern Bomben übers Internet und wir steuern Menschen über Bit und BZ. Wir führen Krieg und die Wirtschaft boomt nach einer Theorie von Georg W. Bush. Und jedes Mädchen wird eine fruchtbare Mutter. Die Familie ist die Quelle für Kanonenfutter. Starke Söhne gebären, die den Krieg verehren, sich ausgebildet an Gewehren an der Front bewähren. Kennst du diesen geilen Duft? Napalm in der Luft. Kennst du die Musik? Fliegeralarm. Kennst du diesen Geruch? Blut in der Luft. Naja. Lasst uns gemeinsam hier Scheiße gemacht. Mensch, Meier, warum ist denn jetzt hier? Aha. Ich hab ein Notbett sonst. Nee, da fehlt hier unten die Nachrichten. Ja, oder? Nee? Ich könnte hier auch was machen. Moment, ich mach dir hier was. Moment. Ich hab hier Mist gemacht. Ich hab doch alles auch hier in Reserve. Moment, ich mach mal hier. Ja. Zieh das mal hier unten in die Library. Will es aber nicht. Na toll. Aha. Moment, da muss ich ein bisschen was wegdrücken und dann kriegst du was. Sag mal, drücken wir das weg, das weg, das weg. Das zusammen weg. Hier wenn ich jetzt hier Stopp drücke, dann müsste hier was kommen. Nehmen wir mal das Neutrale hier. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85. Fritz Info. Um 23.35 Uhr. Das Wetter, nachts sind viele Wolken am Himmel, vereinzelt kann es regnen bei 6 bis 3 Grad, auch morgen bedeckt und regnerisch bei maximal 7 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Das US-Militär hat gegen einen Soldaten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er soll einen verletzten und unbewaffneten Iraker erschossen haben. Aus mehreren irakischen Städten werden unterdessen erneut Gefechte zwischen Aufständischen und der US-Armee gemeldet. Die vor Wochen im Irak entführte Chefin der Hilfsorganisation CARE, Margaret Hassan, ist vermutlich tot. Das geht aus einer veröffentlichten Erklärung der Familie hervor. Die britische Botschaft in Bagdad teilte mit, sie verfüge über ein Video, auf dem vermutlich die Tötung von Hassan zu sehen sei. US-Präsident Bush hat Sicherheitsberaterin Wise als neue Außenministerin ernannt.

West Cemetery of Neukölln. White, white, white canary in the sky above the Northwest Cemetery of Neukölln. Why does the canary fly? Listen, it's my, my, my white canary in the sky above the Northwest Cemetery of Neukölln. Don't catch this canary from the sky above the Northwest Cemetery of Neukölln. There's a white, white, white, white canary in the sky. Fly, white canary, fly. There's a white, white, white, white canary in the sky. Fly, white canary, fly. There's a white, white, white, white canary in the sky. Fly, white canary, fly. Mendelssohn und Laura W. Aschkeit mit White Canary in Neukölln müsste man, glaube ich, noch dazu sagen, dazu setzen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, zwei Nummern werden anzusagen, die für junge, problembelastete Muttis. Ist die Nummer hier? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Der Rest, der Mutti scheiße findet oder irgendwie fühlt, der kommt nicht zu Wort, kann sich ja nichtsdestotrotz an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Das ist die Nummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 3932. So, jetzt haben wir immer noch Chantal und Mutti, oder? Ja. Ja. Yes. Ja, supi. Ja, so, wie geht's denn jetzt nur weiter? Also, die Mutti ist völlig zerstört. Wieso denn? Ja, Also, ich habe, ja, ich habe zwei fürchterliche Söhne und ich habe die auch fürchterlich grausam entwunden. So. Ja. Und keine Sau will's wissen. Keiner will's wissen? Nein, nicht wirklich. Doch. Frag mich mal. Also, ich frag dich jetzt. Also, Chantal? Ja? Nee, frag mich! Chantal, kannst du danach fragen. Chantal hat vielleicht auch ein Problem. Ich höre dir zu, ich bin da. Du bist auch da? Ja, ja, ich bin da. Erzähl, ich bin da. Siehste, da haben wir schon. Also, ich bin also im Prinzip mit knapp 19, also 8,5, habe ich dann mein super Lieblings-Superkind, Wunschkind gekriegt. Das ist ja keine Kunst. Und konnte nicht wirklich drüber lachen. Also du da hinten, du kannst ein bisschen Platz machen. Ja, ja, ja. Setz dich hin und halt den Mund. Ja, ich bin ja schon ganz ruhig. Ja, ist ja supi. Ja, super. Genau so habe ich mir eine Mutti-Sendung vorgestellt, ja, dass man nicht mehr zu Wort kommt. Alter, Mann, Goschen. Es geht mir nicht gut, wenn ich über sowas rede. Das ist echt die komplette Mutti-Sendung. Also, es schmerzt. Also, es ist so. Also, ich atme mal tief durch, ja? Ja, einatmen, ausatmen. Und aus. Okay, ja. Chantal. Ich sag dir was. Wir Weiber oder Frauen, wir sind einfach mal niemals richtig gut. Was? Und kuschelig aufgenommen werden wir nicht. Ach so. Mano. Ja doch. Ist aber nicht neuet. Was heißt jetzt nicht neuet? Das kann ja wohl ein Witz sein, ne? Wir dürfen immer alles feiern und schön uns hinstellen. Ne, ist ja nicht neuet, genau. Nun komm, halt mal die Backen. Ja, also ja. Es kann einfach mal nicht wirklich wahr sein. Jetzt soll mir nochmal einer sagen, warum ich keine Mutti-Sendung machen soll. Naja, ne, die Mutti-Sendungen sind überhaupt die allerbesten. Genau. Ja, aber nur für die Muttis. Nee. Ja, jetzt versetzt euch doch mal in die Situation eines Sohnes, der ich ja zweifelsohne hoch bin. Hallo? Ja, hast du ja, nur Stress mit Mutti? Ich habe nur zwei. Ja. Naja, versetz dich mal in die Situation von zwei Söhnen und schwupp bist du schizophren. Die sind scheiße, oder? Ja. Na, sag doch. Ja. Ja, aber damit hab ich immer zu tun. Das ist, ich hab mit dem Pack zu tun, was du rangezogen hast, Mutti. Nee. Genau, da hast du was falsch gemacht. Also ich kann dir noch einen kleinen Tipp geben. Ja. Wenn die Mutti einen kleinen Finger gibt, dann... Ja, beißt der Sohn die ganze Hand ab. Und dadurch, dass du zwei hast, kannst du praktisch die Schnürsenkel nicht mehr selber zubinden. Ich würde mal sagen, es ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt hier Männer, Gott sei Dank, ne? Zum Schnürsenkel. Hallo, Chantal. Ja, bist noch da? Ich bin noch da, ich höre dir sehr gespannt zu. Also ich muss dir sagen, also soll ich mal so lange auf Klo gehen oder mich mal draußen mit dem Kollegen? Hallo, du da draußen! Ich könnte mich ja ein bisschen zurückziehen und einen kurzen Schwatz mit dem Kerkhoff halten. dass ihr euch hier mal. Noch... Mach mal. Ich will jetzt mal wissen, was ich zu sagen hat. Hallo? Ja. Also ich würde mal sagen, Chantal, du bist jetzt wie lange alleine? Wie lange ich Single bin? Ja. Seit Januar. Welches Jahr? Dieses Jahr. Ja. 2004. Mhm. Ja. Oh ja, und was können wir da machen? Also eigentlich nichts. Ich bin ganz glücklich drüber. Ich komme allein besser klar als mit meinen. Weißt du, Männer sind immer so wie die zweiten Kinder, weißt du? Genau. Also ich würde mal sagen, hör nur Männer zu. Können wir... Hallo? Ja, dich? Was ist denn die Mutti nochmal? Ist da hinten der Handabbeißer? War das eben der Handabbeißer, Mutti? Nein, das war mein Sohn, der hat gemeint... Naja, meine ich doch. Dem du den kleinen Finger erreicht hast? Das will ich mich jetzt verkuppeln. Na, du hast ja gesagt, nein. Achso, die. Sagen, ja, pass auf, Chantal. Alles Gute und ein wunderschönes Wochenende. Hey, jetzt erzähl mal, jetzt geh nicht weg. Warum nicht? Ja, du wolltest doch gerade erzählen, weshalb es dir so schlecht geht, was du für eine Probleme hast. Deine Mutti geht gar nicht schlecht. Halt du dich da raus, Bengel! Ich bin doch der Werd du mal 16, ja. Hallo, ich bin nicht der Handabbeißer. Sei du mal 16. Ich bin nicht 16. Nee, du bist der Handabbeißer. Mein Sohn! Ich geb dir meine Mutti, willst du mit mir nicht reden? Ich geb dir meine Mutti wieder, dann ist okay, ich bin auch keine Mutti. Ja. Hallo? Ja. Bist noch da? Ja. Also ich kann dir jetzt nur einfach mal eins sagen, also mein Sohn hat sich jetzt eingeschlichen. Mhm. Ja, nee, ist kein Problem. Ist okay. Und wohnt im Holzhaus. Der wohnt hinten in unserem Holzhaus, hinten im Garten. In den Schuppen zurückgeschoben. Ja. Ist kein Quatsch, ist so. Ey, das ist die Lösung. Gelogen. Ich muss noch anbauen, Kutti. Genau. Nein, erzähl. Nee, die Söhne, da gibt's beim Baumarkt, gibt's Hundehütten. Wir haben hinten ein Häuschen hinten gebaut. Und da so... Ja. Hallo? Ja. Ja, da wohnt mein Sohn. Sehr verwöhnt, oder? Also ich meine, mit 33 ist er wohl, mein Sohn. Ich habe das Haus selber gebaut. Das hat meine Mutti nicht gebaut, ja? Ach so. Ich habe meine Mutti natürlich rangeholt. Ich habe auch Estriche und so ein bisschen Fußboden. Sag und mal, so. Soni, wie heißt denn du eigentlich? Ja, ich heiße Patrick. Patrick? Ich heiße Patrick. Sag mal, Patrick? Ja? Mutti nervt doch ein bisschen, oder? Ja. Kann es sein? Ja, genau, aber so ist es. So sieht es aus, Mutti. Du Kutner, ich habe mit dir schon mal im Keller gewohnt damals und deswegen kommt das heute. Bei Mutti hast du im Keller gewohnt? Ja, hat man schon mal. Oh, das ist echt irgendwie, du hast ja echt viel Liebe erfahren in deiner Kindheit, oder? Ja. Ja! Ja, und gleich ist noch eh mit der Zaunlatte. Na, nein, ja. Ich habe gar nichts. Weißt du, ich wollte das Haus meinen Eltern wieder lassen und habe mir deswegen im Garten ein sogenanntes Jagdschlösschen gebaut. Und warum wolltest du das Haus deinen Eltern überlassen? Weil du die tägliche Prügel nicht mehr ausgehalten hast? Nein, das habe ich drei. Weil du das Rumgebrülle von Mutti nicht ausgehalten hast? Meine Mutti, die ist komisch. Hör auf zu lachen. Mann. Warum ich mich ins Jagdschlösschen gezogen bin, in ein Holzhaus, ne? Ja, ich verstehe das sofort. Ja, und? Natürlich, weil dir irgendwann der Knebelstoff ausgegangen ist. Ich habe vorher auch schon im Weißen See gewohnt und so eine Geschichte. Aber das also. Problem aus Weißen See nach ihr ziehen, so muss ich ja. Siehst du, warum ich hinter dem Jagen wohne im Holzhaus, oder? Ich kann dir nichts dazu sagen. Übrigens, ja. Ich gebe sie trotzdem zurück, oder weiß ich nicht. Nee, behalte sie lieber. Nein, ist doch behalte sie lieber. Ist der Teil, oder? Ja. Ist der Teil, oder? Ja, Chantal ist noch da. Sag mal was. Ja, ich bin noch da. Nee. Sehr amüsant, ihr seid ja echt süß, wa? Wir sind süß? Nee, euch zu. Das Problem ist mich, ich muss, ohne jetzt was jetzt irgendwie im Doppeldeutchen Zusatz oder was auch immer im Kopf zu kriegen, was auch immer, mein Papa ist Fernfahrer und der ist nicht da. Deswegen. Und ich habe schon mal mit Kuttner geredet, irgendwie meinen Eltern irgendwie das Leben beizubringen. Scheiße, das Problem, ich habe mein Leben selber verloren. Und mehr oder weniger, jetzt muss ich auf meine Mutti aufpassen. Die ist mich relativ verwirrt im Kopf. Die ist Fritteusin. Von ihr möchte nee, das ist das Problem. Und jetzt haben wir heute zum Beispiel... Fritteuse oder Friseuse? Fritteuse. Ich habe heute Haare schneiden lassen von Mutti und jetzt ist aus. Jetzt gibt's keine Braut mehr, oder was? Nein, in der hat mir damit gar nichts zu tun. Was, echt? Mutti schneidet ja die Haare mal so, dass du keine Mädels kennenlernen kannst? damit du hier erhalten bleibst? Ich weiß nicht. Oh, das Leben ist ja echt hart. Ja, nee. Das ist ja Taktik. Hörst du, nee. Ich hab jetzt auch, ab jetzt lass ich auch wachsen. Ich wollte sagen von meiner Mutter, wenn du ja nicht mal Langeweile hast und brauchst mal Friseur, meine Mutter macht die gerade Tag. Nee, ist schon okay. Frisur wie früher noch, die beschissene? Ja, ist schon okay so. Wenn ich 33 bin, dann bist du hier von dir. Ja, ich mache es mir hin und wieder selber mit der Nagelschere, das reicht eigentlich. Ist aber lieber süßer Franz. Ja, genau. Ich denke es nicht. Ja, was? Ja. Entweder Muttersünche, die People immer verkloppen tut und immer schickt, gut, du willst jetzt Rücken holen oder so? Nee, bin ich nicht. Nee, glaub ich auch. Glaubst du? Ja, glaub ich. Erzähl mal, wie läuft denn das ab bei euch? Das finde ich ja jetzt echt mal spannend. So. Bei mir, meine Mutter? Ja. Das war mir klar. Ja, nun nicht so, aber so halt. Wie alt bist du denn? Ich hab nicht mitgekriegt. Meine Mutter hat immer so laut gegackert. Wie, was? Ich hab deine Frage leider. Wie alt du bist? Und 22. Wie viel? 22. Ich lasse mich zu jung zurück operieren, geht das? Wieso? Wie alt bist du? 33? Nein. Ja. Dann nicht mehr. Nee, hörst mich doch wie geredet. Meine Mutti, die ist doof. Wie alt bist du denn jetzt? Jetzt sag doch mal. Wie bitte? Ist denn das so schwierig? Mit ihr ist das nicht schwierig. Sie ist ganz lieb, aber irgendwie, ich meine, sie ist heute das erste Mal im Radio und deswegen versteht sie das nicht. Hörst du lachen? Ja, nee, kann da nichts zu sagen. Das tut mir auch leid. Nee, aber. ich lasse es mal sein. Ich geb euch mal meine Mutti mal kurz. Gib mal Mutti, vielleicht Chantal und Mutti, macht ihr hier so eure letzte Runde? Ach Quatsch, mit Soße. Es war schick. Hallo? Chantal und du. Chantal? Ja, erzähl, was. Also, wir haben ganz viel geschindert, wir haben heute schicken unseren Teller aufgeräumt. War ganz super Sachen, wir haben uns tot gelacht. Es war supi, wir haben die schlimmsten, ältesten. Ich bin nicht bekloppt, aber ich helfe meine Mutti, deswegen. Das hört sich wie Sobotnik an und was auch immer. Mit 33, ich meine, ich will alte Leute helfen und deswegen, ich will es nicht, aber ich muss es. Mensch, du bist ja ein sozialer Engel. Ich kann nur Trug und Lug, kann ich nicht, geht nicht. Aber und meine Mutti muss ich unterstützen. Siehst du mich den ganzen Rosenhemd, Teil Kirati geben? Den ganzen Rosenhemd? Ja, und? Da haben wir es doch wieder, da sind wir auch wieder am Punkt, oder? Ja, genau, wieder bei der Beschriftung der jungen Menschen, in dem Fall der nicht ganz so jungen Menschen. Ach, guck mal, die hat die Gattertit im Hintergrund. Ja, natürlich, klar. Das aber du, Gottner. Das ist okay. Icke? Nee, du hast sie dazu gebracht, dass sie gar keinen tut. Die, ach so. Also so schlimm kann sie ja nicht gehen. Ich weiß nee. Gar nicht. Die freut sich wahrscheinlich, weil du jetzt so eine uralte Frisur aus dem Keller gerade aufhast. Ich hab eine uralte oder? Meine Oma den Keller ausgeräumt, oder lagen die ältesten Frisuren der Welt rum. Ja, super. Ich habe eine Mütze von meiner Oma auf und habe eine Weste aus der 8. Jahre von meiner Mutter an. Eieiei. Sag mal, aber Chantal, willst du sowas als Sohn haben, der die alten Frisuren aus dem Keller aufträgt und eine Mütze von der Oma auf hat? Ja, irgendwie. Hallo, ey, hallo, das, mir geht's aber gut. Und dann habe ich von meiner Ex-Freundin die häkelten HSV-Stutzen über eine Cargo. Was soll ich dazu sagen? Also ich meine, die Mann sollte ja sofort heiraten, aber als Sohn würde ich ihn nicht haben wollen. Da ist... Was? Nein. Das hat der jetzt gehört, Jean-Pierre, pass bloß auf. Nee, Chantal, nee, Quatsch, hör auf, ich bin nicht so schlimm. Ey, willst du nicht? Also, ich meine, das war die wollte ich gerade heiraten, Mensch. Ja, meine Mutti auch. Was, deine Mutti wird heiraten? Nein, wann willst? Aber du? Nee, heirat nicht. Nee, trotzdem mal zu... darf ich damit Chantal kurz mal reden oder darf ich jetzt nicht mehr reden? Ja, wir sind doch dabei, rede. Ja, okay. Ich meine, wir sind ja auch gut, aber jetzt nicht mehr will. Obwohl, der kann jetzt einen Kaffee trinken oder... Obwohl, heute, wie er am Anfang angefangen hat, würde ich sagen, brauchen wir eine Aspirin. Mhm. Genau. Ja, nimm es. So sieht es aus. Hast du Hochzeitstag oder was ist los? Was hab ich? Hochzeitstag oder Mensch, ich bin Sieg. Nee, bist du nicht. Ja, doch. Quatsch. Natürlich. Nein. Ja, doch, ich wirke immer nur so lebendig. Nee, kenne ich damals. Aber in mir ausgebrannt, alles ausgebrannt. Kenne ich doch aus dem Fernsehen. Ich weiß, wie du aus dem Fernsehen, Ja, was aus dem Fernsehen aus. Naja, da saß ein Double. Und aus Fritz. Quatsch, und aus Sputnik. Ach Quatsch, jetzt hör auf, ja. Blablabla. Ja, immer eine alte Frisur auf schon, weiß er überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was heute und gestern ist. Wieso, darf ich dir nicht sagen, wo ich dich herkenne? DT64, Sputnik, und was auch immer, weiß ich nicht, ist es schlimm? Nee, stimmt bloß nicht, aber gut. Andersrum, dann sagst du mal nur DT64. Nee, stimmt auch nicht. Dann kommst du aus dem Himmel und bist Gott. Genau. Ja, okay. Das stimmt eher. Ja. Das siehst du, okay, danke. Stimmt auch nicht ganz, aber das stimmt ein bisschen näher dran. Wir haben hier auch Mutti-Sendung. Meine Mutti redet immer nicht so völlig. Chantal, kann ich dir helfen? Meine Mutti hat mir viel beigebracht. Was hättest du dir denn beigebracht? Nein, nee, es ging um Mutti-Sendung. Ich dachte, da ist in der Erziehung schiefgelaufen, hat sie am Anfang gesagt. Wie bitte? Hat sie nicht am Anfang gesagt, da wäre irgendwas in der Erziehung schiefgelaufen? Stimmt, dass ihr ihr die Hände abgebissen habt. Ich denke mal, dass Kuttner diesen Fauxpas oder was in diese Diskussion eingeworfen hat und was auch immer. Bei mir ist nichts in der Beziehung schiefgelaufen. Meine Mutter hat dreimal geheiratet. Ja, und das musste so aber euretwegen, weil ihr die Kerle aus dem Haus getrieben habt, oder? Nein, weil also, natürlich, weil ihr da mal nachts monstermäßig über die Männer hergefallen seid. Na, beim zweiten konnte ich mich nicht beklagen. Da habe ich das einmal eins eingeberührt, die kriegt die Kante heute noch. Haha, na, ich höre mal ihren Schnaufen da hinten. Wieso, kannst du auch gut rechnen, oder wie? Ja, Chantal? Ja. Nee, weil du, ich meine, einmal eins eingeprügelt, weil es kein Witz. Weil ich meine, wegen Mutti, ich meine, wenn man im Prinzip mit zwei Kindern und so weiter und einfach auch immer und ohne Vater groß wird oder öfters wechseln muss, bevor das... Wie groß bist du überhaupt? Ecke? Ja. Also, ich hab so eine mädchenhafte Stimme. Warum meinst du, was meinst du jetzt? Ja, weil du sagst, dass groß wird. Wolltest du mal wissen, wie groß du geworden bist? Wenn ich 33 bin, ich meine, du bist wahrscheinlich, du hast eine scheiß Frisur, bist genauso groß wie ich. Genau wie ich habe auch eine scheiß Frisur, weil du hast gerade vorhin meine von rum. Wenn du so groß bist wie ich, dann bist du nicht groß geworden. Ja, deswegen bin ich auch nicht. Aber, siehst du, hast du eben aber hast du aber noch gesagt, groß geworden. Du hast doch einen großen Kopf, Herr Kuttner. Oder eine Menge drin, sag mal so. Ja, und da brauche ich aber noch immer jemanden, der tragen hilft. Das ist unpraktisch. Der hast du eine Tochter und eine Frau. Die helfen kann. Schubkarre geht doch. Ja, nicht. Was? Rote Kreuz zahlt denn nicht. So Kopfstütze, so eine Krankenkasse. Hörst du, ich bin seit 2 Jahren nicht beim Arzt gewesen, aber ich gebe die gerne die 10 Euro, damit dich deine Frau und deine Familie durch die Gegend fahren kann. Ja. Da reichen aber 10 Euro nicht, glaube ich. Das ist ja. Wieso hat so einen großen Kopf hat er auch nicht? Jetzt übertreibst du mir bitte nicht, ja? So, wollt ihr nicht lieber über eure Probleme reden, ja, statt über meine? Ich wollte eigentlich hier über Mutti-Probleme reden. Was ist denn da raus geworden? Aus den Kindern? Na, das ich, meine Mutti, ich geb dir meine Mutti nochmal, ja? Noch nö. Nö? Oh, mir erzählt. Oh, warte mal kurz, ich geb gar nichts mehr. Dann kann der Mama hatte ja kein Problem. Das war mein ernsthafter Ausruf. Genau, das war ein ernsthafter Aufruf von Chantal, die Muttis mit Problemen suchte. Du hat Mutti dich, denn ist wahrscheinlich, damit ist es straf genug, aber direkt einfach so ein Problem, was noch zu lösen wäre, ist es ja nicht. Du bist 33, da ist nichts mehr zu lösen. Nein, wenn es Mutti-Problem gibt, ich meine, du bist eine ältere Frau, da soll Chantal mal reden. Wir halten uns alle mal den Mund. Chantal? Ja? Also ich musste jetzt ganz, ganz, ganz kurz, ganz klein. Das will ich mal sagen. Mutti, sie soll erzählen. Du hast auch ein Problem, oder? Ich habe ein Problem, ja, aber nicht in der Erziehung. Aber? Aber? Wo hast Wo hast du sie? Thema Weiterbildung und so weiter. Oh. Also ich war eigentlich auf der Suche nach jemandem, der mir irgendwie sagen kann, ob es irgendwo irgendwelche Projekte gibt, wo man als junge Mutter entweder einen Schulabschluss nachmachen kann oder ein Studium oder eine Ausbildung oder irgendetwas, einfach, dass man was tun kann, weißt du? Also kann ich dir sagen, sofort. Na, sag. Und zwar, Arbeitsamt immer sofort. Arbeitsamt, hier, vergiss es, Arbeitsamt, ja, da war ich vor kurzem 4 Stunden, haben die mich rauf und runter geschickt und sind überhaupt nicht klargekommen. Ich bin da mit meinem kranken Sohn 4 Stunden im Arbeitsamt rauf und runter gelaufen. Bis sich dann irgendwann mal so eine Frau von der Anmeldung erbarmt hat. Mhm. Aber du kannst jetzt mal ein anderes Ding, wenn du sagst, du willst jetzt meinetwegen, sag mal, in meinem Bereich jetzt Friseur? Hm? Nee, danke. Das ist nicht so ganz mein Bereich. Also ich will Heilerzieherin werden. Ich will ein Studium zur Heilerzieherin machen. Nein. Und dafür brauche ich aber noch einen Abschluss. Hm. Ich meine, ich ein Studium machen kann. Und mir wird von niemandem und nirgends die Chance gegeben, das machen zu können. Nur in der Abendschule. Und als alleinerziehende Mutter kannst du nicht in die Abendschule gehen, tagsüber, halbtags arbeiten, deinen Sohn nicht sehen und diese Sache geht über 3 Jahre, ja. Ja. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich finde, der Staat sollte da mal irgendwie irgendwas machen. Und wenn es irgendwo irgendwas gibt und es irgendjemanden gibt, der da Bescheid weiß, der mir irgendwie helfen kann, wäre es halt nett, wenn sich derjenige melden würde. Und darum ging es mir eigentlich, ja, so. Ihr wollt es auch nicht so lächerlich machen, scheint. Das war nämlich ein wichtiges Thema, entschuldige bitte. Nein, ne? Das war jetzt wieder mein Sohn, hat hier mit reingegabbelt. Aber ich meine, hast du nicht wirklich irgendwo ein ganz klein bisschen so, dass du sagst, jetzt habe ich hier eine Tante, eine Cousine, die meine ein kleines bisschen unter die Arme greift? Meine ganze Familie wohnt nicht in Berlin. Ja. Und außerdem liegt mir sehr daran, dass ich mein Kind noch sehe. Ja. Und ich meine, wenn ich von frühmorgens 5:30 bis, sagen wir mal nachmittags 14 Uhr arbeiten bin, um 17.30 Uhr wieder bei der Abendschule sein muss, bis 22 Uhr, um 23 Uhr nach Hause komme, lernen muss und dann wieder um 5:30 aufstehen und ich meinen Sohn nicht sehe oder allerhöchstens 2 Stunden, ich meine, und das geht 3 Jahre, das ist kein Leben. Und Hör zu, ich bin so eine kleine Mutti. Ja, also, und? Hör zu. Also, ich meine, ich wohne in Waldesruh und das ist jetzt doch Wurst, aber ich meine, ich könnte und wenn du möchtest, ja, ich kann mit so einem kleinen Knüttel, kann ich gut umgehen. Nee, das ist ja nicht gemeint. Ja, wieso gemeint? Mir geht es nicht um die Abendschule und irgendjemand zu finden, der in dieser Zeit mein Kind nimmt, das wäre mit Sicherheit nicht das Problem. Ich habe viele Freunde. Das Problem ist einfach, dass ich es nicht packen würde, meinen Sohn nicht zu sehen. Ja. Ich habe meinen Sohn, dadurch, dass ich meinen Sohn mit 15 gekriegt habe, habe ich die ersten 2 Jahre, die wichtigsten Jahre praktisch fast verpasst, weil ich in der Schule gesessen habe. Okay. Und mir ist es einfach wichtig und dran gelegen, dass ich jetzt für meinen Sohn da sein kann, gerade wo er in die Schule gekommen ist. Und ich meine, dadurch, dass sein Vater sich nicht wirklich kümmert und er schon keinen Vater hat, ist es doch wichtig, dass das Kind die Mutter hat und die sich auch um sein soziales Umfeld kümmert und so weiter. Ja. Und das funktioniert insofern nicht. Das geht nicht. Nicht wirklich. Und beim Arbeitsamt, bei der Berufsberatung kann mir halt niemand helfen. Und wenn dir nicht helfen, weil sie doof. Kennengelernt, der mich da irgendwie weiterbringen kann. Ja. Also ich finde es schade, weil es gibt Projekte für Straftäter, wenn sie rauskommen. Ja. Denen wird geholfen. Ja. Vom Senat aus werden Eislaufhallen gebaut. Überall. Du bist so ein Scheiß erzählt. Gut finanziert, aber solche Sachen, die wirklich wichtig sind, worauf es eigentlich ankommt im Leben, soweit gibt es nicht. Und das finde ich einfach mal sau schade. Ja. Also. Na, Chantal, dann rufen wir, geben wir mal hier die Leitung weiter durch. Rufen ja Leute an, okay? Ja, genau, schön. Danke. So, Mutti. Ja, hier. Und Soni, wir machen erstmal Tschüss, oder? Ja, aber nicht für immer. Nee, nicht für immer. Was ist denn für immer? Na, hallo. Na, wir hören uns dann nächste Woche wieder, spätestens, oder? Ich würde mal sagen, eine wunderschöne gute Nacht. Na, selber. Tschüss. Ja, danke schön. Und der Sohn soll jetzt aber hoch ab in die Falle, ins Holzhäuschen, oder? Was für ihr jetzt? Ist schon spät. Aber ich würde mal sagen, du hast gut zugehört. Was hab ich? Du hast gut zugehört. Ja, und vor allem eine Spitzenfrisur hab ich. Ja, da kannst du ja mal das ab... Ja. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. So, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, wer bist denn du? Bist du eine junge Mutti? Ja. Echt? Ja. Und du glaubst, dass du jetzt Chantal helfen kannst? Ja, so ein bisschen. Na, spitze. Ja, hallo Chantal. Hallo. Wollte ich mal fragen, hast du dein Abitur schon gemacht? Nee, ich habe kein Abitur. Und zwar habe ich mein Abitur gemacht, auch mit Kind. Und habe jetzt mein zweites noch bekommen. Und das ist tagsüber gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, kommst du aus Berlin oder? Ja, yeah, aus Berlin. Und welcher Stadtbezirk? Neukölln. Neukölln. Na, hast du schon mal an so ein Kolleg gedacht oder so? Ich weiß nicht. Also eigentlich, ich habe mir erweiterten Hauptschulabschluss, ja? Ja. Und ich brauche eigentlich einen Realschulabschluss, um das Studium zur Heilerzieherin machen zu können. Mhm. Und es gibt nirgendwo, wirklich nirgendwo, außer auf der Berufsfachschule, wo ich das zweite hintereinander abgelehnt wurde, und wovon es nicht sonderlich viele gibt, obwohl es in Berlin die meisten gibt, bin ich das zweite hintereinander abgelehnt worden und habe jetzt ein Jahr Praktikum im Seniorenheim gemacht, um sozialpädagogische und soziale Fähigkeiten zu erwerben oder zumindest zu zeigen, dass ich es kann. Und um bessere Chancen zu kriegen, um auf diese Berufsfachschule für Sozialwesen zu kommen. Ja. Und das ist halt das Einzige, was echt möglich ist, wo man halt am Tag wirklich diese Schule machen kann. Und ich meine, Abitur würde jetzt auch wieder viel zu lange gehen und diese Berufsfachschule wäre halt wirklich nur ein Jahr und dann könnte ich mein Ziel halt irgendwie weiter verfolgen. Ach so. Na, aber ich, also wenn du jetzt das auf dem Kolleg machen würdest bis zur 11. Klasse, dann hättest du ja die, wie sagt man, mittlere Reife oder so. Und das ist ja gleichwertig wie ein Realschulabschluss. Also das wurde mir zum Beispiel gesagt, dass nach der 11. Klasse hast du dann irgendwie deinen Realschulabschluss nachgemacht im Prinzip. Und das sind so ganz normale Schulen, oder? Ja, also ich war in Marzahn. Mhm. Ist halt ein bisschen weiter weg, aber jetzt ja halt überall. Und da kriegst du halt auch elternunabhängiges BAföG, was du nicht zurückzahlen musst. Mhm. Und fürs Kind kannst du noch Sozialhilfe beantragen und Wohngeld und bla. Das ist ja ab nächstes Jahr nicht mehr, wa? Das ist ja schon das nächste Problem. Und doch, Wohngeld gibt's noch. Hä? Wohngeld gibt's noch. Ab nächstes Jahr? Ab nächstes Jahr, ja. Ach so, echt? Ja. Also ich habe gehört, naja, ist ja egal, würde ja jetzt auch irgendwie zu weit führen wahrscheinlich. Das nächste Problem ist ja dann auch wieder, weißt du, wenn es das in Neukölln nicht geben sollte. Also wenn irgendwer weiß, ob sowas in Neukölln gibt, anrufen. Ist echt richtig. Also im Baumschulweg gibt es eins, das weiß ich. Baumschulenweg. Das ist auch nicht so weit von Neukölln weg. Weißt du, nächstes Jahr schon wieder, ab nächstes Jahr jetzt kein Hort mehr. Nur noch Ganztagsschulen, weißt du ja wahrscheinlich auch. Und unsere Schule ist definitiv keine Ganztagsschule. Na, du musst halt nachweisen, dass du irgendwas machst, um dein Kind auch in Hort zu bringen, irgendwie so. Ja, ja, das weiß ich, aber ab nächstes Jahr gibt es keinen Hort mehr. Ab nächstes Jahr mal wieder. Ja, na, der ist dann an der Schule richtig drin. Der ist dann in der Schule drin, der Hort, irgendwie so. Ja, ja, Ganztagsschulen. Ja. Aber unsere Schule ist jetzt zum dritten Mal abgelehnt worden als Ganztagsschule. Jetzt vor kurzem erst. Sehr nett. Und das ist das nächste Problem. Aber das ist ja erstmal egal. Hauptsache erstmal irgendwie was kriegen. Und halt andere kann man ja dann regeln. Und wie funktioniert es mit so einem Kolleg jetzt? Na, da bringt man sein Kindchen in den Kindergarten, dann geht man da hin, lernt fleißig und dann ja, hat man irgendwann sein Abitur in der Tasche. Und wie bist du ans Kolleg gekommen? Och, ich hab eigentlich, ich bin im Internet gesurft, hab dann gesucht und hab's dann gefunden, weil da stand halt auch direkt da, dass die auch so junge Mütter haben und Arbeitslose etc. Ja, und dann war das halt so, hab mich da angemeldet. Schon mal ein erster Hinweis, Chantal, oder? Ja, yeah, auf jeden Fall. Also, sie hatten auch viele junge Mütter. Das ist ja kein Problem, ich meine, das wird ja wohl die Berufsberatung noch irgendwie in den Griff kriegen, hoffe ich doch. Na, bei mir war es aber auch so, dass ich da zum Arbeitsamt gerannt bin und das bringt aber nicht viel. Also. Das ist doch echt für einen Arsch, ey. Ich möchte wissen, was die da den ganzen Tag machen. Weißt du, und dann tun sie noch so, als wenn du so ein kleines Dümmerchen bist, ey. Ja. Und wenn du dann den Mund mal aufreißt, dann sitzen sie da, gucken blöd und kriegen gar nichts mehr raus, ey. Wirklich. Ja. Das wäre auch mal so ein Thema, ey. Ja, bist du nicht, hast du nicht. Oder nee, hast du nicht, bist du nicht. Genau. Oder hast du was, wie zum Beispiel ein Kind, weißt du, bist du auch nicht. Bist du am Arsch. Genau. Oder oben drüber oder unten drunter. Und wie lange ging das so mit der Schule? Also, ich meine so zeitmäßig. Also das ging bis, warte mal, muss ich mal überlegen, von 8.30 Uhr fängt es an. Das ist ja praktisch. Bis, jetzt ist jetzt schon in Vergessenheit geraten, bis 15.30 Uhr maximal. Also kommt auf den Stundenplan halt an. Also in der E-Phase, also diese Einführungsphase nennt sich das, da sind noch alles ja nicht so wild. Aber dann in der 12., 13., also wie beim regulären Abitur, da zählen dann halt die ganzen Punkte. Also ich meine, bei mir würde es dann entspannter sein wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur dieses eine Jahr mache bis zur 11., oder was? Ja. Ach so, nein, das ist ja... Und wo ist es denn, wo ist es denn, Baumschönweg? In Baumschönweg ist das... Gott, wie heißt denn die Straße? Ich glaube, nee, Mörike Straße heißt sie nicht. Die geht, also wenn man die Kiefoldstraße runterläuft, fährt, keine Ahnung, dann ist es so ein großes, rotes Backsteinhaus. Und ja, also ich war halt nicht im Baumschulweg, ich war jetzt in Marzahn und deshalb weiß ich die Straße auch nicht. Ah, ja. Wie die heißt, weißt du nicht zufällig? Ich glaube, das heißt einfach Kolleg Krebte oder so, oder? Ja. Könnte man ja immerhin mal bei der Telefonauskunft versuchen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, oder im Internet, da sind die bestimmt auch. Ja, natürlich, auf jeden Fall bestimmt. Also ich meine, ich habe zwar keins, aber es ist ja kein Problem, heutzutage da ranzukommen. Ja, auf jeden Fall, also probier es einfach. Du okay. Ist aber schön. Denn dann kriegt der Hilfestellerin, dann nehmen wir noch eine Hilfestellerin rin und dann ist erstmal Ratgeber beendet. Genau, das ist ja super lieb. Okay? Okay. Gut, tschüss. Danke schön. So, jetzt mal gucken, ob jetzt hier noch Mutti-Fraktion immer noch da ist. Hallo? Kutti. Ja, keine junge Mutti. Nee, na gut, na, grüß dich. Kannst du jetzt Chantal helfen? Nee, leider nicht. Also, keine Ahnung. Dann mache ich erstmal weiter. Hallo? Ja, grüß dich. Ist auch keine Mutti, aber hier ist ein Hilfesteller. Oh, sehr schön. Hi, grüß dich, Michael hier. Hi. Hallo, Chantal. Hallo. Ja, also die Schule hier, die junge Frau gerade da erwähnte, Kieferstraße, also die kenne ich, das ist sicher nicht das Problem. Und mit der Kinderbetreuung, ich meine, da gibt es neben, wenn die Schule Kinder Ganztagsbetreuung anbietet, dann gibt es also auch Schülerläden. Und ich denke, die gibt es auch in Neukölln halt, wo man ein Kind halt anmelden kann, wenn es zur Schule geht. Und einfach um die Zeit zwischen Schulende und bis 16 Uhr, bis man dann zu Hause ist, irgendwie zu überbrücken. Und das sind also auch Sachen, die nicht die Welt kosten letztlich, ne? Wir haben sogar einen um die Ecke. Da bin ich überhaupt noch nie drauf gekommen. Und diese Schülerläden, die suchen eigentlich meistens auch mal wieder Kinder, weil die ja auch letztlich davon leben, halt von den Beiträgen. Und die Förderungen für diese ganzen Geschichten, die sind ja auch nicht so riesig. Und die sind meistens froh, wenn irgendwie Eltern ihre Kinder einfach dahin bringen. Ne? Und die gibt es definitiv ab nächstes Jahr noch? Also nach diesem neuen Gesetz, was dann rauskommt, so Kinder mit 5 in die Schule und Hort wird abgeschafft und... Nee, also diese Schülerläden, das sind ja meistens Sachen, die sind entstanden aus, Elterninitiativen. Das sind ja Privatinitiativen von Eltern meistens, wo die gegründet wurden, ja, die haben Erzieher angestellt. Und keine Ahnung. Und mit dem Hintergrund existieren die halt, ne? Und die werden zum Teil gefördert über die Bezirke und den Rest finanzieren halt die Eltern damit dazu, ne? Ja, ja. Ja, das ist ja praktisch. Ja. Und den hier mit dem Kolleg, weißt du, nicht zufällig? Also ich kenne die Schule auf jeden Fall, von der sie sprach und von diesem Kolleg. Diese Kollegs, da gibt es halt mehrere hier in Berlin. Ne? Wie die heißt, weißt du nicht? Nee, aus dem Kopf nicht. Weiß ich nicht, wie die heißt. Aber ich weiß, was sie meinte. Ich kenne den Ding im Baumschulweg. Und sonst so irgendwie einen anderen Tipp hast du nicht? Oder? Nee, momentan fällt mir aber das schon, ich denke, das ist schon recht sinnvoll, was sie sagte. Halt, ne? Einfach, dass eine Schulausbildung da nochmal nachzumachen, also einen Schulabschluss, einen Realschulabschluss, ein Abitur, je nachdem, wie weit du halt da kommen willst. Und dann eben die Voraussetzung einfach zu haben, dann eine weiterführende Ausbildung zu machen. Ne? Ach Mensch, das ist ja praktisch, wäre eine gute Idee, das hier mal zu probieren, weil ich meine, es ist ja wohl echt schade, dass das einfach irgendwie keine Berufsberatung hinkriegt, oder? Nee, also meistens sind das wirklich, ich meine, die Berufsberatung vom Arbeitsamt, die kannst du nur wieder, hast du auch selber die Erfahrung gemacht, die kannst du meistens wirklich irgendwie vergessen und da kommst du halt über, sag mal, eben so, ihr kennt halt, ne? Wenn man selber nicht weiter weiß, da kommt man meistens weiter mit. So, Treptow-Kolleg, Kiefoldstraße 274. Ui. Da hat sie ja sogar recht gehabt. Genau. Hast du im Internet geschaut? Ja, genau. Wunderbar. Kiefoldstraße 274. 274. So, und die Telefonnummer ist 532 9141. Sehr schön. Ach, ist das praktisch. Gibt's im Internet? Das heißt trepto-kolleg.de? Aber ansonsten rufst du da eben an. Ja, Greta, auf jeden Fall. Kriegst du entweder selber nach oder lässt du das von den Kollegen erklären? Jo. Super, wie deiner Mutti geholfen. Ja, super. Cool. Ja, ist eine 1A-Sendung, oder? Kann ich gerne nach Hause gehen. Ja, Mensch, du machst eine therapeutische Beratung hier. Ja, genau. Wobei, das finde ich eigentlich ganz schön. Menschen, Hörer helfen Hörern. Im Grunde auch immer wieder eine schöne Sendungsidee. Ja. Muss ich auch wieder mal aufnehmen. Und ich fand es echt total klasse. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei denen, die mir zugehört haben, bei denen, die mir geholfen haben und bei Kuttner, dass er mich so lange drin behalten hat. Naja, Mensch, ey, ihr Beladen in dieser Welt, kommt zu mir. Chantal, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke auch sehr. Helferlein, ich danke dir auch. Vielleicht nochmal ein Tipp zu deiner Top-10-Liste. Ja, damit machen wir jetzt dann praktisch im Anschluss weiter. Ich sag jetzt mal Tschüss, okay? Okay, tschüss, Madeleine. Gut, tschüss. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du diese Edgar-Karten? Die sind mal so. Ja. Das fände ich mal klasse, halt mal eine Top-10-Liste der beliebtesten Edgar-Karten. Ach so. Wobei, ich finde ja Blödeste immer am besten. Also jetzt eher was, aber eher Doofste, was so nervt. Naja, gut. Das muss man immer verbreiten. Aber gut, ich schreibe mir jetzt mal auf, beliebteste Edgar-Karten. Wobei, hat man die denn so, also ich hätte, mir würde jetzt überhaupt ja keine einfallen, da sind plötzlich nicht mal eine beliebteste. Ich hab zwei Kästen hier zu Hause vor. Ja, du bist Sammler. So sieht's aus, ja. Ja, naja, dann ist es was anderes. Gut, aber nichtsdestotrotz danke ich dir für diesen Hinweis und für die Hilfe, die du geleistet hast. Ja. Okay. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. So, Kinder. Was ich noch sagen wollte. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in den Luftschacht gepisst. Verflixt. Architekt benutzt oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Postdienst als Mitarbeiterin oder kommen Sie zweimal die Woche mit hin? Nach der Revolution totale Freiheit. Du kannst wichsen, wen du willst, was willst du denn? Pathos, ratlos, harmlos, keinen Pathos. Tote werfen keine Schatten, keine Parolen, keine Blöden wie die. Fick das System. Benutzt oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Postdienst als Mitarbeiterin oder kommen Sie zweimal die Woche mit hin? Nach der Revolution totale Freiheit. Du kannst ficken, wen du willst, was willst du denn? Fick das System. Fick das System. Fick das System. Fick das System. System. super Sendung heute. Also, wunderbar. Nur, dass ich nie rankomme irgendwie. Genau. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ich bin's, Wolle. Heute ist ja der 9. November 2004. Und der 9. November 2004, das hört sich ein bisschen komisch an, dass ich anrufe, aber der 9. November hat ja auch irgendwie in der deutschen Geschichte schon einige Sachen hervorgebracht. Es war am 9. November 1989 keine die friedliche Revolution, es war eine Konterrevolution. Die DDR-Bürger haben ihr schwer verdientes Geld wirklich rausgeschmissen für nix und nix. Und das finde ich so enttäuschend. Deswegen sagt mir der 9. November 1989 ist für mich wirklich am Saft vorbeigegangen. Was ich heute gemacht habe, da bin ich total stolz drauf. Da bin ich zum Beispiel an den jüdischen Denkmalen gegangen und habe einen Blumenstrauß niedergelegt am 9. November 1938. Es gab einen faschistischen Überfall auf die jüdische Bevölkerung und da haben die Deutschen gesagt, Reichskristallnacht. Und Reichskristallnacht stimmt nicht. Es war eine Pogromnacht. Da haben die Deutschen am 9. November 1938 einfach knallhart die jüdischen Synagogen angezündet und die Geschäfte von den Juden angezündet. Und die Deutschen denken einfach am 9. November machen Huppa Huppa oder Huppa Tappa. Nach 15 Jahren haben die Deutschen es immer noch nicht geschafft, ihre eigene Bevölkerung zusammenzuführen. Es wird gejault, es wird geschimpft, es wird gejammert. Die Besserverdienenden habe ich gerade gelesen in der Zürcher Neuen Zürcher Zeitung, die jammern am meisten in Deutschland. Was ist aus diesem Land geworden? Ich lege jetzt auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oder was schlage ich noch? Habe ich noch einen Zettel? Nee. Okay, das wollte ich sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bin in West-Berlin, kann nicht kommen, finde den Grenzübergang nicht und kein Geld. Tschüss. West-Berlin, Maskuli. Ja, ich wollte mich mal zu den pubertierenden Jungen äußern, die hier oft bei Kuttner anrufen. Ey, habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Ihr könnt eure Zeit echt besser nutzen. Oder hört zu und lernt von Kuttner, da gibt's einiges zu lernen. Ansonsten verbleibe ich mit Grüßen an alle, die sich gegrüßt fühlen sollten. Das heißt, welche, die wirklich konstruktiv an dieser Sendung mitarbeiten. Tschüss. Ja, doch, Kuttner, ich wollte nur sagen, mein Fazit zum 9.11. ist, es gibt noch viel zu tun. Ich empfehle allen Zuhörenden mal George Orwell 1984 zu lesen. Tschüss. Konfuzius, ich bin's, Archimedes. Wir müssen uns mal treffen, wir müssen uns auf jeden Fall mal kennenlernen. Meld dich mal, falls du meine Nummer hast. Ja, das ist absolut so scheiße, was wir sehen. Der aus Halle, ey, das ist doch absolut die Scheiße. Gleich raus. Ja, Konfuzius hier. Gut, Gespräch war ein bisschen, naja, nicht schon. Aber hat auch ein bisschen am Wolle gelegen, muss ich sagen. Also, ich will jetzt niemandem die Schuld zuführen, ne, also, ja. Gut, dann noch eine Nachricht an Jakob, ja. Popala Pop! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, ich bin's nochmal, Kuttner. Du, ich wollte mich nochmal im Namen meiner Person, also Jakob, entschuldigen für den Sprechfunk, den ich vor, naja, jetzt gut 3 Wochen moderiert habe für 1,5 Stunden. Jeder, der sich dadurch meine freche und dreiste Stimme gestört fühlte, soll sich auch weiter gestört fühlen und ihr könnt mich alle mal, na, ihr wisst schon, macht's gut. Ich wollte Liebe, wollte eine schöne Zeit. Ich wollte nicht den Kopfschmerz und das Herzeleid. Ich wollte jemand, der mich zart die Liebe lehrt. Ich wollte die Prinzessin auf dem weißen Pferd. Du hast es mir gesagt an der Wohnungstür. Du hast Junge, neben mir und darum such mich, wo die Blumen stehen. Da kannst du meinen Namen in den Stein gemeißelt sehen. Such mich, wo nur Rentner gehen. Sonntags mit einer kleinen Hake und mit offenem Bein. Ich habe viele Platten nur für dich gekauft. Ich habe meinen Dino nach dir umgetauft. Ich wollte mit dir gehen ans Ende dieser Stadt. Wollte mit dir zählen, wie viel der Himmel Punkte hat. Du hast mich angelogen, wie es dir gefiel. Und viel zu spät bemerke ich dein böses Spiel. Doch jetzt such mich, wo die Blumen stehen. Wo die sieben Winde über kalte Steine wehen. Stehen, wo die Leute liegen, nach denen die Hähne nicht mehr krähen. Du mir noch geschworen, du wärst verliebt in mich bis über beide Ohren. Ich bastelte dir weiße Rosen aus Papier. Du lud mich ein zum Muckofuck, zum Dank dafür. Du hast mir weggenommen alles, was ich hab. Nur meine Tränen nehme ich mit ganz tief hinab. Such mich, wo die Blumen stehen. Wo die sieben Winde über kalte Steine wehen. Such mich, wo die Blumen stehen. Da kannst du meinen Namen in den Stein gemeißelt sehen. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. Fritz Info. So sieht es aus um 0.31 Uhr. Das Wetter nachts sind viele Wolken am Himmel. Vereinzelt kann es regnen bei 6 bis 3 Grad. Auch am Tag ist es bedeckt und regnerisch bei 7 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die Vereinten Nationen haben Untersuchungen über mögliche Kriegsverbrechen in der irakischen Stadt Falluja gefordert. Angefacht wurde die Diskussion durch Filmaufnahmen, in denen ein US-Soldat einen verwundeten und wehrlosen Iraker tötet. UN-Menschenrechtskommissarin Elber verlangte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das US-Militär hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die vor Wochen im Irak entführte Chefin der Hilfsorganisation CARE, Margaret Hassan, ist vermutlich tot. Das geht aus einer Erklärung der Familie hervor. Die britische Botschaft in Bagdad teilte mit, sie verfüge über ein Video, auf dem vermutlich die Tötung von Hassan zu sehen sei. US-Präsident Bush hat Sicherheitsberaterin Rice als neue Außenministerin ernannt. Rice tritt die Nachfolge von Außenminister Paul an. Sie gehört zu den engsten Vertrauten von Präsident Bush. Die US-Weltraumbehörde NASA hat mit einem neuartigen Hyperschallflugzeug einen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Die unbemannte Maschine erreichte die zehnfache Schallgeschwindigkeit. Das sind rund 11.000 Kilometer pro Stunde. Sie könnte damit die Strecke Berlin-New York in gut einer halben Stunde zurücklegen. Zum Sport aber: Berlin bleibt im UEFA-Cup weiter ungeschlagen. Das Team gewann beim ungarischen Club Debrecen mit 92-85. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin bei den Kölner Haien mit 2-1 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz wünscht gute Fahrt. Fritz. Fritz. Eminem kommt am Montag nach Berlin. Und Fritz bringt euch hin. Live in den MTV-Studios Friedrichshain ab 14 Uhr. Karten dafür gibt's nirgends zu kaufen. Aber bei uns zu gewinnen. Ab Montag früh einfach gut Fritz hören. Ihr und Eminem live im Fernsehen und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Germany was having trouble, what a sad, sad story. Needed a new leader to restore its former glory. Where, oh, where was he? Where could that man be? We looked around and then we found the man for you and me. And now it's springtime for Hitler and Germany. Deutschland is happy and gay. We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Born in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Springtime für Hitler, Frühling für Hitler. Ein Insider-Hinweis darauf, dass ich am Samstag in der Volksbühne ab 20 Uhr, bevor Jörg Pilawa oder Thomas Gottschalk machen, selber eine flotte Hitler-Show moderiere. Goodbye Hitler heißt die. Am Samstag in der Volksbühne. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, you're leaving the Mutti-Sektor. Wir sind jetzt wieder im sammeln. Welche Top-10-Listen denn dringendst aus eurer Sicht mit euren Erfahrungen erstellt werden müssten? Welche Top-10-Listen müssten erstellt werden von euch? Also kam jetzt so halbwegs die Top-10 der blödesten Gesprächseröffnungen, die Top-10 der blödesten Aufnäher, die Top-10 der blödesten Verabschiedungen, die... Mein Vorschlag wäre noch die Top 10 dessen, was im Radio komplett nervt. Wenn ihr jetzt noch wirkliche Ergänzung habt, könnt ihr hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, und jetzt quasi verkehrte Welt, die Muttis können mal hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Na, spitze! So, hallo, wer bist denn du da? Kuttner, grüß dich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt enttäuscht, war. Ja, super. Wovon denn? Von Deutschland? Vom Ansehen ja, Deutschlands in der Welt? Wie hieß denn die junge Mutter gerade eben? Ich hab den Namen vergessen. Chantal? Ja, genau. Oder? Ja. Es gibt leider sehr, sehr viele jungerziehende Mütter hier in Deutschland, war. Und die wollen doch richtig was aus sich machen. Aber leider hilft diesen Müttern nicht, und das finde ich echt voll zum Kotzen. Bedauerlicherweise sitzt du doch genug, die halt nur auf der faulen Haut sind und sich jetzt sagen, so, ich habe jetzt mal erstmal nichts. Jetzt haben wir doch aber quasi eine Lösung fast gefunden, oder? Ja, aber das ist halt das Problem, bloß für eine Person. Vielleicht die anderen können ja mit zuhören. Ja. Ja, naja, gut, aber was wollen wir da jetzt machen? Alle Fritz hören, weißt du, und leider nicht jeder Radio. Sollten sie aber. Ich finde, gerade junge Muttis sollten Fritz hören. Ja, also vor allen Dingen Dienstag in der Kernzeit. Dienstag von 22 bis 1 Uhr. Ja. Naja, aber dann, ja. Gut, das ist ja voll richtig. Aber guck mal, es gibt ja leider nicht nur in Berlin alleinerziehende Mütter, sondern ich arbeite zum Beispiel in Hamburg. Ich freue mich übrigens übelst, dass ich jetzt mal Urlaub habe. Ich bin jetzt zu Hause hier in Brandenburg. Ja. Und kann entweder wieder dich hören. Kann man das in Hamburg nicht? Nee, wenn man kein Internet hat, dann ist das voll für den Arsch. Ach so, und so Kabel auch nicht? Überhaupt nicht. Achso. Hamburg ist total scheiße. Sag Satellit! Ja. Aber Satellit hast du nun wieder nicht. Da brauchen wir wieder eine Schüssel. Richtig. Hamburg ist total scheiße. Hamburg geht doch immer gerade noch so. Findest du nicht? Ey, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in Hamburg extrem unglücklich und hoffe, dass meine Ausbildung aber zu Ende ist. Ey, fahr mal nach München, Baby. Nee. Ja, ne, ich sag ja nur so. Nee, noch schlimmer. Nee, lass mal mitnehmen. Ja, was machst du denn da? Also ich soll in Hamburg aber Lokführer werden. Lokführer? Ja. Wieso muss man da nach Hamburg fahren, um Lokführer? Können die das im Osten nicht? Genau, das ist nämlich ein ganz großes Problem. Weil die Berliner haben vor 2 Jahren gesagt, wir nehmen dieses Jahr nur Leute mit Abitur. Ach echt? Wozu muss ein Lokführer Abitur haben? Richtig, das ist irgendwo eine Barriere im Kopf, finde ich auch. Also halt mich auch sehr drüber aufgeregt. Weil im Grunde braucht man ja nicht mal rechts vor links gilt. Also auf der Schiene ist es auch egal, oder? Eigentlich schon, ja. Ja. Kick an. Unterscheiden können. Ja, genau. Ja, dann danke ich dir für deinen Anruf. Nee, wir hätten ja jetzt immer noch nicht die Probleme geklärt. Welche? Achso. Es war cool, dass du halt so eine Sendung machst, wisst ihr? Aber die ganzen anderen Radiosender, immer noch in der Bundesrepublik Deutschland, die müssten immer so eine Sendung machen. Beziehungsweise der Staat, den müssten wir mal richtig auf die Füße treten. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht mal die Sendung gemacht, sondern sie wurde quasi gemacht. Das haben die ja dann die Mädels da voll selber in die Hand genommen. Was ich aber schön finde. Ja, das ist ja richtig, ja, auf jeden Fall. Aber du hast halt erstmal die Initiative gezeigt und hast gesagt, so, das Thema ist heute... Naja, die Gutmütigkeit hat bewiesen, mehr aber ohne. Gut, ja, okay. Alles klar, Kuttner. Alles klar. Aber hast du gut gemacht, sag ich mal so, wa? Super. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Schönen Abend. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Sag mal, jetzt ist hier nur noch Auflegerei. Hallo, hallo. Hallo, hier ist Lena. Hallo, Lena. Ja, und zwar, etwas zu deinen Listen hinzuzufügen. Also die 10 schlechtesten Anmachsprüche. Anmachsprüche, gut, ja. Also ich prima. Hätte schon ein Beispiel. Ja, eben mal. Beispiel, kannst du mal zur Seite gehen, weil ich dir sonst meinen Ellbogen in die Brust ramme. Das soll ein Anmachspruch sein? Ja, echt, das hat zu mir mal jemand gesagt. Der dich anmachen wollte? Ja. Und hast du ihm den Ellbogen wenigstens gleich ins Gesicht gerammt? Nee, ich habe zu ihm gesagt, das sollte ein Anmachspruch wohl sein, aber der hat nicht ganz geklappt. Ja, hat er zugegeben, dass es ein Anmachspruch sein soll. Ja, der hat so geguckt. Aber immerhin hast du geantwortet und dann hat er doch geklappt. Nö. Also er hat ein Gesicht gemacht, als hätte er in einen sauren Apfel reingebissen. Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt euch dann schön in tollen Cocktails verloren. Nee, Bede. Gar nicht. Nee, ja nicht? Gar nicht. Naja, gut, aber ignoriert. Anmachsprüche ist ja also auch prima, genau. Die 10 Und dann noch ein anderes Beispiel wäre die 10 schlimmsten Geburtstagsgeschenke. Super, ist auch nicht schlecht. Also ich hätte da ein als Beispiel zum Beispiel Topfblumen, selbstgestrickte Pullover und Alkohol. Aber das ist, wieso, na ja, Alkohol würde ich ja dann doch weiter hinten ansiedeln. Naja, aber zum Beispiel, wenn man... Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Ja? 22. Naja, aber da kann man doch einer Frau, da kann man doch Alkohol schenken, also, oder? Naja, ich weiß nicht, also wenn es jetzt gerade... Alkoholpopflaschen hier anzukommen, finde ich... Ach so, nee, dann ist natürlich, ja, nee, das ist ja jetzt auch, das ist doch nicht Alkohol. Das ist doch die Kinder-Variante von sich besaufen. Süß muss es sein und drehen, oder? Genau. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dann Alkohol zum Einreiben, so. Nee. Gut, naja, da sind wir doch schon gleich weiter. Da sind wir jetzt hier die nächsten 10 Sendungen praktisch gerettet. Ja. Mit dem, was jetzt hier an Vorschlägen gesammelt wurde, Anmachsprüche, schlimmste Geschenke im weiten Sinne, Geburtstags, Weihnachts und so, Geschenke. Schlimmste Geschenke. Wobei ich mich, du streichst jetzt schon alles ab, was du jetzt angesagt hast? Du ratzelst da so rum? Nee, ich male. Du malst? Ja, ich hatte auf einmal irgendwie so Lust, so, kennst du diese alten, so Ausmalbücher für Kinder? Ja, kenn ich. Ja. Da sitzt du jetzt da und malst du nur Ausmaldinge aus? Ja, ja, genau. Und kennst du noch Malen nach Zahlen? Dass man nach der mit dem Stift von der 1 zur 2, von der 2 zur 3, von der 3 zur 4 und zum Schluss hat man einen Elefanten auf dem Blatt? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ach, das ist auch spitze. Wenn man sich mal so nicht so sehr intellektuell überfordern will, aber trotzdem immer noch ein bisschen was für die Reihenfolge, die überprüfen will, ob man die Reihenfolge der Zahlen noch drauf hat. Dann ist es... Dann ist es ganz schön. Tja, das mache ich dann nächstes Mal. Okay. Okay. Ich danke dir. Du bist jetzt auch am Ausmalen, ja? Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Und tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Holger. Holger! Ja. Mensch, Holger! Mensch, ich wollte dir eigentlich mal ein Lied vorspielen. Na, mach doch! Dann hör mal jetzt hier. Aber rein. Jetzt so von der Platte oder was? Ich dachte, du greifst jetzt selber zur Blockflöte, weil das ist nämlich schwer, ein Lied, wo man sich selbst auf der Blockflöte begleitet und singen muss. Wobei, ja, die Blockflöte kann man nämlich auch mit Nase spielen. Mach mal. Ja, kenn ich doch, Mann. Hab ich doch auch oft genug gespielt. Jetzt hör doch mal auf, Rote Zora. Hey, hallo. Ja, Mann, hab ich da selber gespielt. Schon oft genug, Roter Zora. Naja, schon lange nicht mehr, aber gespielt. Das Ofenlied hast du auch nicht musst gespielt. Ofenlied habe ich jetzt heute vergessen zu Hause. Ach, Mann. Musst mir jetzt nicht die Sachen vorspielen, die ich schon gespielt habe. Ich dachte, wäre jetzt mal eine tolle Entdeckung. War's nicht? Nee, war's nicht, aber... Naja, Holger... Dann tu ich mal so, als ob ich dir jetzt hier trotzdem für deinen Anruf. Ja. Hast du denn jetzt keinen Beitrag jetzt, sagen wir mal, hier zu 10 blödeste Listen? Ja, doch. 10 schlechtesten Straßen in Berlin. Schlechtesten Straßen? Was sind denn? Straßenbelag. Wieso denn, Ditte? Willst du jetzt überall so Teflon haben oder was? Ist doch schön, wenn es so ein bisschen ranzig ist und da steht immer Vorsicht, Gehwegschäden. Findest du nicht? Das war mein Vorschlag, du kriegst. Mensch, jetzt machen die dann überall ihre blöden Betonformsteine hin. Ja, überall Marmor wäre doch toll. Ja. Sag mal, du kommst aus der westdeutschen Provinz, oder? Und bist da direkt an der Einkaufspassage groß geworden. Na, sei ehrlich, jetzt sei ehrlich. Naja, genau. Na, das sind im Tiefsitzen Erfahrungen. Mal, wo kommst du her? Jetzt sei, kannst du ehrlich sein. Ich frag, wo ich hingehe. Was? Frag mich, wo ich hin bin. Naja, das ist mir egal. Je hin, wo der Pfeffer wächst. Aber wo kommst du denn her? Na, ich war eben... Na, du sag doch mal, ehrlich, Mann, muss ich auch nicht... Von der Toilette. Nee, wo du so landsmannschaftlich herkommst. Na, hört man doch, oder? Nee, hört man nicht so, sei froh. Aus dem Südbadischen, oder was? Nee, hier schon aus West-Berlin. West-Berlin? Ja. Und davor? Wo bist du geboren? Auch. Ja, du klingst doch wie eine Tochter Schwabens. Doch, ja. Ja. Ach, nee, ich bin schon Ur-Berliner, aber Und sehnst dich nach ordentlichen Straßenbelegen. Na, das war mein lieber Scholli, ja? Spontan mein Vorschlag. Ja. Wir können ja auch die 10 korruptesten Politiker nehmen. Naja, das können wir doch alle nicht überprüfen. Warte, dann werden doch bloß die Unbeliebtesten genannt. Oder? Naja, jetzt macht er mal einen Unterschied zwischen unbeliebt und korrupt. Der ist schon irgendwie nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Ja. Genau. Das setzt ein Differenzierungsvermögen voraus, was jetzt so naturgegeben nicht ist. Ja. Stimmt. Habe ich wieder mal recht gehabt. Krieg mal einer an. Das erstaunt mich sowieso so immer wieder an der Sendung, dass ich so oft recht habe. Ist aber auch toll, oder? Ist ja auch deine Sendung. Ja, genau. Da musst du ja recht haben. Na, müssen nicht. Ich stelle das ja selber immer wieder mit Erstaunen fest. Aber du hast alle meine Vorschläge kritisiert. Ja, aber zu Recht. Wenn du das sagst. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Du sag mal, Kunde. Ja. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Na dann, frag. Und zwar, oh Moment mal. Sekunde. Na dann. Bist du noch da? Ja. Wunderbar. Einmal hätte ich gerne gewusst, dieses Stück, das du vor den Nachrichten gespielt hast. Die Mucke, wer war das denn? Na, Iron Henning war das, Mensch, der legendäre Iron Henning. Ist ja echt cool. Ja, Leader of the Pack heißt die CD. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Iron Henning. Das war Such mich, wo die Blumen stehen. Meinst du das da? Ja, genau. Ja, der ist super, das ist ein Spitzentyp. Hey, Moment mal, warte mal, war der? Das war doch nach den Nachrichten. Nach den Nachrichten bei Hitler. Vor den Nachrichten. 6, 7, 8, hier, den meinst du. Pass auf, jetzt spielen wir den gleich nochmal an, ja. Der so mit so einer Sala-Stimme? Jetzt hör hin. Ich wollte Liebe, wollte meinst du den? Nein. Jemand, der mich zart die Liebe lehrt. Was denn? Nein, das meinte ich nicht. Das hast du vor den Nachrichten gespielt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Was denn? Sing mal an. Das ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht mehr so genau, weil da eine Menge Gelaber dazwischen war. Jetzt sing doch mal an. Was? Sing mal an oder beschreib mal. Kann ich nicht. Hab ich vergessen. Der Text war noch echt genial, fand ich. War auch scheiße. War der deutsch? Ja, war deutsch. Der ist aber ganz lange her. Meinst du hier die Mauer? Kann das sein, Mauerlied? Ja. Nein. Meinst du jetzt? Jetzt machen wir hier nochmal richtig Beratung. Naja, ich mach das ja gerne. Ich höre den ja auch gerne, den Song hier. So, jetzt hör hier hin. Schromm, schromm, schromm, schromm, schromm. Der war. Ost und West! Ost und West! Ost und West! Das hat für uns nie gezählt! Das stimmt doch für uns, oder? Meinst du den? Könnte sein, weiß ich nicht genau. Glaube ich aber auch nicht. Nee, den meinst du nicht? Das war der erste Song, den ich gespielt habe. Den habe ich jetzt bloß aus zur Ablenkung drin gelegt. Nee, dann war es mit Sicherheit nicht. Mann, dann jetzt hör noch mal den hier an, aber dann ist aber, oh Pumpe, mehr kann ich dann ohne. Oh, Gott, Kinder, ihr nervt ja wohl. Also, warum hört ihr denn euch selber die Musik nicht? Bitte, hör mal hin hier. Das ist jetzt so der falsche Song. Ja, scheiße, den hat gerne gespielt. Jetzt hör mal den hier. Hör mal 25.000 müde Knochen. Jetzt hör mal hier nochmal hin. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten 3 Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in der Luft scharf gepisst. Verflixt. Spätestens jetzt müsste man erkennen, war das? Ja, nee, aber das ist doch bestimmt eine LP oder so. Das waren die Sterne, fick das System. Ah ja, die Sterne, genau. Das war das jetzt aber, das war das eben. Das könnte sein. Und das erste mit der massiven Frauenstimme war auch sehr schön. Wie war das nochmal? Wenn Deutschlands Mauern fallen, genau. Von wem ist das nochmal? Bierbeben. Bierbeben? Bierbeben. Bierbeben. Bierbeben, das Bierbeben. Cool. Deutschlands Mauern fallen heißen ja Song. Ist auf so einem wunderbaren Lado-Sampler drauf. Agenda 2010. Cool. Da ist es drauf, Nummer 14. Cool. Wenn Deutschlands Mauern fallen, möchte ich dabei sein. Schöne Stimme, findest du nicht? Ja, klar. 1A, meinst du meine oder was? Nein. Nein. Die von dem Mädel da. Du Komiker. Ja, die muss ja eine schöne Stimme haben, die singt ja öffentlich, im Gegensatz zu mir. Ja, klar. Die erleben, die Gute. Ja. Okay. Die hat früher bei Dings da gesungen, sagt ihr jetzt nicht. Die Stimme. Jetzt staunst du, wa? Worüber? Na, dass ich dir das nicht sage, wo die früher gesungen hat. Ach so, ja. Ja. Ja. Aber so bin ich eben. Du Komiker. Ja, nicht Komiker. Ist ernst. Ich sag dir das nicht. Das Bierbeben muss ich. Das Bierbeben, merkt ihr das mal? Ja, das muss ich machen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mann. Mein lieber Scholli. Okay, vielen Dank dafür, Kuttner. Ja, na, nicht zu danken. Doch, das ist doch meine Arbeit, dafür kriegt ihr Geld praktisch. Dass ich so nett bin, dafür kannst du mir danken. Das tue ich auch. Ja, dafür kriegt ihr kein Geld. Ja, aber trotzdem bin ich... Ja, so nett bist du ja auch nicht immer. Naja, komm, aber trotzdem bin ich schon nett. Naja, im Großen und Ganzen vielleicht, weiß ich nicht. Also darüber möchte ich mir ehrlich gesagt kein Urteil erlauben. Na super, okay, ich danke dir für deinen Anruf. Mach's gut. Tschüss. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge, wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet, er ist der Strang, an dem wir alle ziehen. Er holt aus jedem von uns das Beste, hoch lebe die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabis stanken, fährt man heute BMW und Benz. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Doch was bin durch ihn, habe ich innerlich, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst fährt es doch. Ah, ist das jetzt hier ein Ärger, oder? Jetzt muss ich mir hier, Kinder, tut mir leid, ich muss mir die CD ankicken. Was soll ich denn jetzt hier rumhauchen? Das ist da irgendwie hochaffig, oder? Aber ich meine, das wäre schon jetzt, ich fand, das war irgendwie jetzt schon Spitzenausstieg eigentlich, oder? Funny? Gibt's da jetzt irgendwie mal kicken hier noch? Gibt's da irgendwie Gegenbemerkungen? Gibt's da irgendwie Anmerkungen, die sagen, ey, nee, Funny nicht, hallo? Hi, nee, das würde ich nie sagen. Auf Funny auf jeden Fall. Gut. Hier ist Emma. Emma, dann machen wir den. Ja, grüß dich. Ich habe gedacht, ich muss mich unbedingt mal wieder melden, damit du weißt, dass es mich noch gibt. Ja, super, dich gibt's ja noch, Emma. Genau, ich höre toll zu und es war wieder meine klasse Sendung. Aber was ich auch noch sagen möchte, ich habe letzte Mal eine Karte gewonnen für deine Schnipsel. Und was ist passiert? Ich bin auch krank. Ich konnte nicht kommen zu deinen Schnipseln. Ist das nicht furchtbar? Das ist schrecklich. Ja, krank zu sein ist ja schon mal scheiße. Ja. Aber dennoch. Und dann krank und keine Videoschnipsel. Das ist ja eins bitter. Und dann ruft da noch so ein 16-Jähriger an und sagt, wie toll das war. Naja, also, da kommt ja nochmal Frust auf, ja. Oder? Dir steht's bis hier, kriegst du so einen Halt. Ha? Ja. Nee, ja. Was war denn dein Thema? War das die Mauer? Das war auch so ein bisschen oder? Mauer und das war die Suche nach einer sympathischen Supermacht. Oh, Scheiße. Naja, ich versuche es nächste Mal wieder. Ja, okay. Und jetzt am Samstag machst du auch was. Da, so Hitler. Mal gucken, wie ich kann. Ja, na dann guck mal. Ich kann, ne? Ja, genau. Okay. Okay. Bis dann, Kuttner. Emma, schöne Nacht. Tschüss. So, müssen wir jetzt aber Funny.

Hat sie so gemacht.